Sie hören das Langenmüller Audiobook Die philosophische Hintertreppe 2 von Wilhelm Weisschädel, gesprochen von Jo Brauner. Die für dieses Hörbuch zusammengestellten Texte aus Die philosophische Hintertreppe von Wilhelm Weisschädel wurden für diese Ausgabe gekürzt. Dabei wurde darauf geachtet, dass der Sinn und die Zusammenhänge erhalten bleiben. Wer sich eingehender mit diesen Texten befassen will, sei zusätzlich auf die Buchausgabe verwiesen. Wilhelm Weisschädel, 1905 bis 1975, war mit seinem 1966 erstmals erschienenen Buch »Die philosophische Hintertreppe« einer der ersten Philosophieprofessoren in Deutschland, die es wagten, ihre Philosophie in einer auch Laien ansprechenden Weise darzustellen. Seine Hintertreppe wurde zum Klassiker, der unzählige Laien zum Philosophieren geführt hat und weiterhin führt. Dabei muss man jedoch erkennen, dass die Hintertreppe keinesfalls lexikalisch oder schulbuchmäßig nur als reine Wissensvermittlung zu verstehen ist. Die Persönlichkeit dieses bedeutenden Denkers und Lehrers kommt in allen Texten zur Geltung. Weisschädel war, als er die Hintertreppe verfasste, Professor an der Freien Universität in Berlin. Von seinen Werken aus dieser Zeit sind zu nennen »Denken und Glauben«, »Philosophische Grenzgänge« und vor allem »Der Gott der Philosophen«. Sein Buch »Die philosophische Hintertreppe – 34 große Philosophen in Alltag und Denken« beruht ebenfalls auf den in diesen Werken behandelten Themen und Grundauffassungen. Frieda Lautzmann. Epikur und Zenon oder pflichtloses Glück und glücklose Pflicht. Epikur und Zenon, diese beiden Denker aus der Spätzeit der griechischen Philosophie, die Begründer der epikureischen und der stoischen Weltanschauung, sind Antipoden oder, wie man mit dem grotesken deutschen Ausdruck sagt, Gegenfüßner. Das will heißen, ihre Füße stehen auf entgegengesetztem Boden und darum denken auch ihre Köpfe das Entgegengesetzte. Nur in einem sind sie sich einig. Es geht ihnen beiden, wie der Zeit des ausgehenden Griechentums überhaupt, nicht so sehr um die reine philosophische Erkenntnis, sondern darum, die rechte Stellung des Menschen und insbesondere des Philosophen in einer immer fragwürdiger werdenden Welt zu finden. Eben in dieser Frage aber kommen sie zu ihren entgegengesetzten Ergebnissen. Was zunächst Epikur angeht, so gehört er zu den meist geschmähten Philosophen der Antike. Übermäßige Lust am Essen und Trinken wird ihm nachgesagt. Infolge der Überfülle des Magens müsse er sich mehrmals am Tage erbrechen. Überhaupt erschöpfe er seine Geisteskraft in nächtlichen Gelagen. Zudem wird ihm eine allzu große Neigung zum Liebesgenuss vorgeworfen. Sein reger Briefwechsel mit Hetären, der noch in einigen Fragmenten erhalten ist und in dem er den Damen reizende Nettigkeiten sagt, wird beanstandet. Dass er mit einem dieser Frauenzimmer zusammenlebt, gilt als besonders gravierend. Schlimm ist auch, dass er seinen Bruder verkuppelt haben soll. Schließlich unterschiebt ihm ein böswilliger Gegner sogar ein paar Dutzend unzüchtiger Briefe. Über all diesen Untaten soll er ein ernstes Studium verabsäumt haben. Kurz, man lässt keinen guten Faden an Epikur. Epiktet, der strenge römische Stoiker, nennt ihn schlicht und einfach einen Wüstling. Andere spätere reden von ihm und von seiner Schule gar als von epikureischen Schweinen. Gegen dieses Bild von ihrem Meister wenden sich dann freilich die Schüler ebenso wie die späteren Jünger. Epikurs Enthaltsamkeit wird gerühmt. Man habe im Kreise der Schule höchstens hier und da einmal einen Becher Wein getrunken, im Übrigen aber sich mit Wasser begnügt. In Notzeiten habe man einfache Bohnengerichte verzehrt. Einer der Schüler schreibt, wenn man das Leben Epikurs mit dem der anderen Menschen vergleicht, könnte man es um seiner Milde und Selbstgenügsamkeit willen einen Mythos nennen. Auch der sinnlichen Liebe gegenüber ist Epikur nach seinen eigenen Worten zurückhaltend. Der Liebesgenuss bringt keinen Nutzen, man kann sogar froh sein, wenn er nicht schadet. Weiter wird von dem Philosophen berichtet, er habe sich, was übrigens auch sein Testament bezeugt, fürsorglich um seine Familie und seine Freunde gekümmert. Auch seinen Sklaven gegenüber habe er sich menschlich verhalten. Sie durften an den philosophischen Diskussionen teilnehmen und im Testament wird ihre Freilassung verfügt. Was sodann seine wissenschaftlichen Studien angeht, so berichtet Epikur selbst, schon mit 14 Jahren habe er sich für die Philosophie interessiert und dieses Engagement zeitlebens nicht verloren. Eindrucksvoll spricht davon sein Abschiedsbrief. Den hochgepriesenen Lebenstag noch einmal feiernd und ihn zugleich beendend, schreibe ich euch dies. Harnzwang und Ruhebeschwerden sind eingetreten von einer solchen Schmerzhaftigkeit, dass ein höherer Grad nicht mehr möglich ist. All diesem aber hält die Freude meiner Seele stand, in der Erinnerung an unsere philosophischen Gespräche. Beides, die Beschuldigungen wie die Rechtfertigungen, hat einen gemeinsamen Hintergrund. Die Art nämlich, wie Epikur die Krise seiner Zeit bestehen will. In der im späteren Griechentum aufgebrochenen Ratlosigkeit des Menschen über den Sinn seines Daseins entscheidet er sich dafür, als das Wesentliche im menschlichen Leben das Glück anzusehen. Zum Glück aber gehört vor allem die Vermeidung von Schmerz und, positiv gewendet, die Lust. Darum kann Epikur sagen, die Lust ist Ursprung und Ziel des glücklichen Lebens. Lust darf freilich nicht allein im Sinne des grobsinnigen Vergnügens verstanden werden, obgleich Epikur auch dieses nicht verschmäht zu haben scheint. Lust richtet sich vielmehr vor allem auf die feineren Entzückungen des Geistes, das Gespräch, das Anhören von Musik, das Betrachten von Kunstwerken und insbesondere auf das Philosophieren. Die wahre Lust und das wahre Glück bestehen für Epikur in einem ruhigen Gleichmaß der Seele. Das aber ist nur zu erreichen, wenn man die Leidenschaften zum Schweigen bringt, die Furcht, die Begierde und den Schmerz, all diesen Wirbelsturm der Seele. Gelingt diese Beschwichtigung, dann schwindet aller Aufruhr aus unserer Seele. Hierin nun hat die Philosophie ihre hohe Aufgabe. Hier wird sie zu dem, als was Epikur sie versteht, zur Lebenspraxis. Leer ist die Rede eines Philosophen, die nicht irgendeine Leidenschaft heilt, die nicht die Leidenschaften aus der Seele vertreibt. Ist das aber erreicht, dann stellt sich die eigentliche philosophische Haltung ein, die Unerschütterlichkeit des Geistes, die Windstille der Seele, die Meeresstille. Wie vermag nun die Philosophie der Gestalt Arznei der Seele zu sein? Dadurch, dass sie aus dem Feld der Leidenschaften hinaustritt und sich auf die Ebene der Vernunft begibt. Damit aber verlässt sie den Bereich der Lust nicht. Im Gegenteil, eben aus der Vernunft entspringt ihr die höchste Lust. Man kann nicht lustvoll leben, ohne zugleich vernünftig zu leben, und umgekehrt nicht vernünftig, ohne lustvoll zu leben. So wird die Philosophie, verstanden als Einsicht und als Lebenspraxis, zum Gipfel des menschlichen Daseins. Allein das klare Denken verschafft uns ein freudevolles Leben. Die Vernunft ist unser höchstes Gut. Ist alles überwunden, was den Frieden der Seele stören könnte, dann lebt der Philosoph im Sinne Epikurs in Selbstgenügsamkeit, in der glücklichen Freiheit des Geistes. Denn die schönste Frucht der Selbstgenügsamkeit ist die Freiheit. Sie aber gewinnt der Mensch nur in der Unabhängigkeit von seiner Umwelt. Daher lautet der Wahlspruch der Epikureer, lebe im Verborgenen. Gelingt dies, dann existiert der Philosophierende wie ein Gott unter den Menschen. Was außer dem öffentlichen Leben den Philosophen in seiner vernünftigen Seelenruhe stören könnte, ist vor allem eine Weltsicht, in der die Wirklichkeit als beunruhigend, als Spielplatz mächtiger Naturkräfte oder einer dunklen Notwendigkeit gesehen wird, die über alles Wirkliche und so auch über den Menschen Gewalt haben. Epikur muss deshalb darauf bedacht sein, eine solche beängstigende Weltauffassung, wie sie vom Mythos sowie von einigen früheren Philosophen entworfen worden ist, nicht zuzulassen. In dieser Absicht und nicht im reinen Drang nach Erkenntnis wendet er sich der Naturphilosophie zu. Es ist nicht möglich, jemanden von der Angst in Bezug auf die wichtigsten Fragen des Lebens zu befreien, der nicht weiß, worin die Natur des Weltalls besteht, sondern der sich nur bedenkliche Vorstellungen nach den Mythen der Dichter darüber macht. Was die in sich ruhende Selbstgenügsamkeit des Philosophen in besonderem Maße stören könnte, wäre die Möglichkeit, dass Götter mit ihrem Zorn und ihren Strafen, aber auch mit ihrem Wohlwollen und ihren Belohnungen in das Dasein der Menschen eingreifen. Daher muss Epikur alles daran liegen, die Götter ihrer Macht über die Wirklichkeit zu entkleiden. Zwar leugnet er ihre Existenz nicht, aber er drängt sie an den Rand des Daseins. Er weist ihnen einen Aufenthaltsort zu, von wo aus sie ungefährlich für den Menschen sind. Sie hausen in den Zwischenräumen zwischen den Welten, denn von dort her haben sie keine Möglichkeit, in die irdischen Geschehnisse einzugreifen, und der Mensch muss sich demgemäß auch nicht um sie kümmern. In ihrem Refugium führen sie ein seliges Leben, vergleichbar dem des Philosophen, nur viel vollkommener. Die Gottheit ist ein unvergängliches und glückseliges Wesen. Die Lebensform der Götter ist ein Leben, wie es glückseliger und reicher an Gütern nicht gedacht werden kann. Aus dem gleichen Interesse an gleichmäßiger Seelenruhe wird auch der Gedanke einer Unsterblichkeit abgewiesen. Mit dem Tode löst sich die Verbindung der Atome auf, die den Leib und die Seele gebildet haben. Das Individuum zerfällt. Hat der Mensch das eingesehen, dann schwindet für ihn die Angst vor einem Jenseits, in dem die Götter nach Willkür strafen oder belohnen könnten. Dann gibt es überhaupt kein künftiges Schicksal. Nichts kann den Menschen dann daran hindern, das begrenzte Dasein in all seinen diesseitigen Freuden zu genießen. Und nun der Antipode, Zenon. Er lehnt Lehre und Lebensweise Epikurs radikal ab. Die Lust, in der dieser das höchste Glück zu erblicken meint, ist ihm verdächtig. Er nennt sie die Verführerin so mancher jugendlichen Seele zur Weichlichkeit. An ihre Stelle tritt für ihn die Pflicht. Dem entspricht es, dass Zenon schon äußerlich streng und herb wirkt. Die antiken Gewährsmänner überbieten sich darin, seine bizarre Erscheinung zu schildern. Hager sei er gewesen, zwar mit dicken Waden ausgestattet, aber sonst nicht von kräftigem Körperbau, sondern eher etwas schwächlich. Den Kopf habe er immer etwas seitwärts gebeugt gehalten, was bei seiner nicht unbeträchtlichen Größe besonders auffällig erschienen sei. Warum ihn ein geistreicher Biograf nach solcher Beschreibung mit einer ägyptischen Klimatis vergleicht, bleibt dunkel. In diesem strengen Äußeren steckt auch ein ernster Geist. In seinem Auftreten, so wird berichtet, habe Zenon etwas Finsteres gehabt. Das ist aber offenbar nicht auf seelische Grobheit zurückzuführen. Man rühmt ihm nach, dass er zart beseitet und sittsam gewesen sei. Als Beleg für das Erstere wird eine allzu große Schüchternheit genannt, die ihn alle großen Aufläufe, vor allem wenn sie seiner Person galten, habe meiden lassen. Für die zweite Eigenschaft spricht, dass er nur ein- oder zweimal mit Freudenmädchen verkehrt habe und dies Letztere nur, um nicht als Weiberfeind zu erscheinen. Wie in der Liebe, so soll er auch beim Essen und Trinken sparsam und zurückhaltend gewesen sein. Von Gastereien habe er sich tunlichst gedrückt. Seine Lieblingsspeisen seien grüne Feigen, Brot und Honig gewesen, wozu er eine kleine Portion Wein getrunken habe. Seinen Mantel fanden die Zeitgenossen arg ärmlich. Schließlich ging sogar die Redensart um, enthaltsamer als der Philosoph Zenon, wenn man einen ganz bedürfnislosen Menschen bezeichnen wollte. Jedenfalls aber muss diese Lebensweise gesund gewesen sein. Der Philosoph wurde mit ihr 92 Jahre alt. Trotz all seiner Skurrilität war Zenons geistige Erscheinung doch so bedeutend, dass er großen Zulauf vor allem von jungen Leuten erhielt. Selbst der König von Makedonien versäumte seine Vorlesungen nicht, so oft er sich in Athen aufhielt. So konnte es nicht ausbleiben, dass Zenon, was er nicht anstrebte, doch allmählich zu hohem Ruhme kam. Die Athener ehrten ihn dadurch, dass sie ihm die Schlüssel der Stadt zur Aufbewahrung übergaben. Außerdem stifteten sie ihm einen goldenen Kranz, errichteten zu seinen Ehren eine Statue und bauten für ihn noch zu seinen Lebzeiten ein Grabmal. Übrigens kam Zenon nur durch einen Zufall zur Philosophie. Ursprünglich war er offenbar erfolgreicher Handelsmann. Als er einmal mit einer Ladung Purpur Schiffbruch erlitt, nahm er in Athen bei einem Buchhändler Quartier und sah diesen in einem philosophischen Buch lesen. Das brachte Zenon selber zur Philosophie und er pflegte seitdem Schiffbrüche als wohltätige Einrichtungen zu preisen. Im Philosophieren aber brachte er es weit. Ein antiker Gewährsmann berichtet von ihm, er war ein eifriger Forscher, der immer den Dingen auf den Grund ging. Der Treffpunkt für Zenon und seine Jünger war eine von Polygnot bemalte Säulenhalle, weshalb seine Schule den Namen Stoa erhielt. Auch das ist charakteristisch. Während Epikur, der Apostel der Lust, in einem Garten Hof hielt, begab sich Zenon, der Feind der Lust und der Mann der Pflicht, in die Obhut strenger und ernster Architektur. Nicht anders als die Epikureer gehen auch die frühen Stoiker von der Zeitsituation aus, in der die Frage nach einem Halt in der haltlos gewordenen Gegenwart den Vorrang gewinnt. Die Philosophie erhält daher bei ihnen unmittelbare Bedeutung für das menschliche Dasein. Sie ist die Kunst der Lebensführung. Nun finden aber die Stoiker den Sinn des Lebens nicht, wie Epikur, in der Lust und im Genuss, sondern in der Übereinstimmung mit sich selber. Dahinter steckt der Gedanke, dass sich der Mensch nicht mehr sicher gegründet im Kosmos und in der Polis nur noch auf sich selber stellen kann. Seine sittliche Aufgabe ist es, nicht eine allgemeine Tugend, sondern die in ihm als Individuum liegende besondere Idee des Menschen zu verwirklichen. Damit taucht zum ersten Mal in der Geistesgeschichte der Begriff der Persönlichkeit auf, der dann später im Durchgang durch das christliche Denken, vor allem im Zeitalter Goethes, nicht ohne stoische Einflüsse zu großer Bedeutung gelangen wird. Wie aber kommt der Mensch zur Übereinstimmung mit sich selber? Zenon antwortet, dadurch, dass er übereinstimmend mit der Natur lebt. Die Selbstverwirklichung ist also keine Sache der subjektiven Willkür, sondern gebunden an ein Gesetz. Die Natur im Menschen. Diese aber steht mit der großen Natur draußen im Einklang. Wer mit sich selbst übereinstimmend handelt und so die Natur in seinem Innern verwirklicht, der handelt zugleich in Übereinstimmung mit den umfassenden Gesetzen des Kosmos. Daraus entspringt das Interesse der Stoiker an der Erfassung der Natur. Es erwächst nicht aus reinem Wissensdrang, es dient vielmehr der Selbsterkenntnis des Menschen. Auch das Wesen der Natur verstehen die Stoiker anders als Epikur. Sie ist ihnen nicht das Spiel der Atome mit seinem sinnlosen Zufall, sondern sie ist von einer inneren Lebendigkeit durchwaltet. Es gibt ein mächtiges Naturprinzip, das viele Namen trägt. Feuer heißt es und Lebenshauch, aber auch Geist, Vernunft und Schicksal. Schließlich wird es als die Gottheit bezeichnet und mit dem obersten Gott identifiziert. Eins ist Gott und der Geist und das Schicksal und Zeus. Und es gibt noch viele andere Namen. Gott ist ein unsterbliches, mit Vernunft und Geist begabtes Lebewesen, vollkommen in seiner Glückseligkeit, unzugänglich für alles Schlechte, vorsorgend für die Welt und für das, was in der Welt ist. Die Götter hausen demgemäß auch nicht, wie bei Epikur, fern von der Welt. Sie sind gegenwärtig und sind wirksam. Durch ihre Vorsehung wird die Welt regiert. Sie kümmern sich um die menschlichen Dinge, und zwar nicht nur um die der Gesamtheit, sondern auch um die der Einzelnen. Noch größeren Wert als auf den Gedanken der Göttlichkeit der Welt legen die Stoiker auf die Einsicht, dass auch und gerade der Mensch in einer vorzüglichen Weise vom Göttlichen her bestimmt ist. Eben diese innere Göttlichkeit ist die Natur in ihm. Aus der Natur des Alls stammt auch die des Menschen. Diese Idee des Eingebettetseins des Menschen in die große Notwendigkeit der Natur führt zu Schwierigkeiten. Wie soll damit die Freiheit vereinbar sein, die doch auch die Stoiker täglich erleben? Sie versuchen eine Lösung, indem sie den Begriff der Freiheit genauer bestimmen. Freiheit ist nicht blanke Willkür, sondern Sein aus eigenem Ursprung. Frei ist nur der Mensch, der innerlich frei ist und nur das tut, was seine Vernunft wählt. Handelt der Mensch wirklich aus sich selber heraus, dann handelt er von dem Selbst her, das natürlich, vernünftig und göttlich ist. Und eben dann verwirklicht er im Rahmen der weltumfassenden Notwendigkeit seine Freiheit. Freiheit ist so freiwillige Fügung in die göttliche Ordnung. Es kommt also alles darauf an, dass der Mensch der Vernunft in seinem Innern gehorche. Darum auch darf sich der Mensch auf keine Weise von seinen Leidenschaften unterjochen lassen, denn diese sind darauf aus, ihn von seinem innersten Prinzip abzubringen. Man muss beherzigen, dass das Vernunftwesen von Natur dazu bestimmt ist, der Vernunft zu folgen und nach der Weisung der Vernunft zu handeln. Das schränkt die Triebe ein, denn die Affekte hindern uns am vernunftgemäßen Handeln und stören die Harmonie der Seele. Sie sind die Krankheiten der Seele. Das Lebensideal des Stoikers ist daher die Leidenschaftslosigkeit, die Unerschütterlichkeit, auch und gerade gegenüber den Schlägen des Schicksals. Viele Stoiker haben das in ihrer Existenz bewährt. Es ist die stoische Haltung, weil sie noch heute vorbildhaft wirksam ist. Über allem steht der Gedanke der Pflicht, des Geziemenden. Die Pflicht erfüllen aber heißt, der göttlichen Stimme im Innern gehorchen. Daraus erwächst dann auch eine allgemeine Menschenliebe, eine naturhafte Zuneigung, die alle Menschen als Menschen miteinander verbindet. Diesen Gedanken der Pflicht im öffentlichen Dasein geltend gemacht zu haben, ist eines der großen Verdienste des Philosophen Zenon, dieses ernsten und strengen Mannes in den letzten Zeiten des Griechentums. Nikolaus oder der Nomenklator Gottes. Nur selten ist ein Großer im Geiste auch ein Großer auf der Bühne der Welt. Bei Nikolaus von Kues ist das der Fall. Der äußere Glanz ist ihm allerdings nicht in die Wiege gelegt worden. Er ist 1401 in Kues als Sohn eines, freilich nicht unvermögenden, Moselfischers und Handelsmannes geboren, gehört also nicht zu den adligen Kreisen, denen im damaligen Europa die höheren geistlichen und weltlichen Würden vorbehalten sind. Nikolaus ist denn auch zeitlebens stolz darauf, dass er, der einfache Fischerssohn, es weit gebracht hat. Ob er dabei des Petrus, seines obersten geistlichen Ahnherrn, gedenkt, steht dahin. Tatsache aber ist, dass ihm von seinem Vaterhaus her der Sinn für Geld und für gesicherte finanzielle Verhältnisse anhaftet. Und dies, obwohl er, wie die Zeitgenossen etwas verwundert rühmen, für sich persönlich recht bedürfnislos ist. Seine Tafel ist nur kärglich bestellt. Statt Kerzen verwendet er die billigeren Öllampen. Wenn es sein muss, vielleicht aber auch, weil es größeren Eindruck macht, ganz weiß man derlei bei diesem undurchsichtigen Manne nie, kann er auch einmal auf einem Esel statt auf einem Pferd in eine Stadt einreiten, vermutlich nicht ohne Reminiszenz an den triumphalen Einzug seines Meisters in Jerusalem. Von der Jugend des Nikolaus ist nicht viel bekannt. Eigentlich nur, dass er einmal, als sein Vater ihn im Streit aus dem Kahn ins Wasser wirft, von zu Hause durchbrennt, ohne sich allerdings für längere Zeit ins Vagabondieren zu verlieren. Im Gegenteil, er geht, wenn man der Überlieferung trauen darf, brav in die Schule von Deventer, eine damals sehr angesehene Lehranstalt, an der er sich rasch besonders hervortut. Dann, mit 15 Jahren, entschließt er sich, Rechtswissenschaft zu studieren, bringt damit und mit humanistischen Studien einige Jahre in Heidelberg und an der gerade im Fach der Jurisprudenz hochberühmten Universität Padua zu, erwirbt dort auch, nunmehr 22 Jahre geworden, den Doktorgrad und lässt sich dann in seiner Heimat als Rechtsanwalt nieder. Aber nicht für lange. Das Unglück will es, dass er gleich seinen ersten Prozess verliert. Er zieht daraus die extremste Konsequenz und lässt fortan die Hände vom rein juristischen Handwerk. Auch die kurz darauf erfolgende Berufung auf einen Lehrstuhl für kanonisches Recht an der Universität Löwen lehnt er ab. Stattdessen wendet er sich dem geistlichen Stande zu und wird, ohne noch die Weihen empfangen zu haben, mit einer Pfarrei in der Diözese Trier betraut. Daran schließt sich rasch, den Bräuchen der Zeit folgend, die Übertragung einer Reihe weiterer Pfründen an, weit mehr, als er aus eigenen Kräften seelsorgerisch betreuen kann. Aus dem engen heimatlichen Kreis tritt Nikolaus zum ersten Mal tätig hinaus, als er von einem ihm befreundeten Kardinal eingeladen am Konzil von Basel teilnimmt. Dort schließt er sich sofort der Partei an, die die Rechte des Konzils gegenüber dem Papst verteidigt. Zur Untermauerung der konziliaren Ansprüche schreibt er nach intensivem Quellenstudium ein umfangreiches Werk von der katholischen Eintracht, das großes Aufsehen erregt. Doch kurze Zeit darauf sieht man Nikolaus, zur größten Verwunderung der Zeitgenossen, als eifrigen Parteigänger des Papstes. Wodurch diese plötzliche Wandlung bewirkt wird, wissen wir nicht. Ehrgeiz wird vermutlich mit im Spiele sein, wie er Nikolaus nie gefehlt hat. Aber doch wohl auch die Überlegung, dass in einer Zeit allgemeiner Verwirrung die Dinge der Kirche am besten bei einem einheitlichen Oberhaupt aufgehoben seien. In Basel eröffnet sich Nikolaus ein weites Feld kirchenpolitischer Betätigung. Nicht nur die Fehden zwischen Papst und Konzil beschäftigen ihn, sondern etwa auch Streitigkeiten um die Besetzung des Trierer Erzbistums oder die Versöhnung der hussitischen Kirche in Böhmen mit Rom. Seine Tätigkeit reicht aber auch weit in weltliche Bereiche hinein. So wird er damit beauftragt, zwischen den bayerischen Herzögen, ja selbst zwischen Spanien und England zu vermitteln. Auch außerhalb der Kirche wird das Verhandlungsgeschick des Nikolaus geschätzt. Sogar als Heiratsvermittler für fürstliche Personen wird er tätig. Neben all dem beschäftigt ihn das Problem einer Kalenderreform, wobei er nach ausgiebigen Berechnungen zu dem Ergebnis kommt, die Auferstehung der Toten werde zwischen 1700 und 1734 stattfinden. Zu den wichtigsten Aufgaben, in denen Papst und Konzil einig sind, wenn sie sich auch in der Durchführung darüber streiten, gehört die Aussöhnung Roms mit den Ostkirchen. Nikolaus wird ein führendes Mitglied einer Delegation, die zu Verhandlungen nach Konstantinopel fährt. Auf der Heimfahrt geht ihm, wie er berichtet, im Angesicht der Weite des Meeres als Geschenk von oben, von dem Vater des Lichts, die entscheidende philosophische Entdeckung seines Lebens auf. Dass nämlich die Einheit vor aller Zersplitterung den Vorrang habe, und zwar auf allen Gebieten der Wirklichkeit, und dass diese Einheit letztlich im Unendlichen in Gott liegen müsse. Zurückgekehrt zieht er sich in die Einsamkeit zurück und schreibt sein Werk von der wissenden Unwissenheit. In der Folgezeit vertritt Nikolaus, inzwischen zum päpstlichen Legaten ernannt, die Sache des Papstes auf den rasch aufeinanderfolgenden Reichstagen, auf denen immer wieder die Kirchenreform diskutiert wird. Als besondere Aufgabe weist ihm der Papst die Reform des kirchlichen Lebens in Deutschland, vor allem der Klöster, zu. Das ist freilich eine mühevolle Angelegenheit, denn in vielen Klöstern sind arge Missstände eingerissen. Trinkgelage mit leichtfertigen Damen, Konkubinate, böse Verbrüderungen zwischen Männer- und Frauenklöstern. Hinzu kommt, dass ein Übermaß von Aberglauben in die religiöse Verehrung in den Kirchengemeinden eindringt. Blutmirakel werden allüberall gefeiert. Nikolaus greift rigoros durch, ohne sich zu schonen. Es wird berichtet, dass er seinen Nachtschlaf auf 4 Stunden reduziert. Die nächste Epoche im Leben des Nikolaus ist durch hässliche Fehden verdüstert. Der Papst ernennt ihn, gegen den vom Kapitel erwählten, zum Bischof von Brixen. Damit wird er, da mit dem Bistum erhebliche Ländereien verbunden sind, zum Landesfürsten. In dieser Situation aber stößt er mit dem Herzog von Tirol zusammen, der in nicht ganz geklärtem Untertanenverhältnis zum Bistum steht und auch die Oberherrschaft über dieses fordert. Der Konflikt weitet sich aus. Es kommt zu Handgreiflichkeiten, in die der Bischof selber verwickelt wird. Die Drohungen, ja sogar die Überfälle, häufen sich. Schließlich wird Nikolaus in einer seiner Burgen, in die er sich zurückzieht, belagert. Die Festung wird beschossen und erobert. Nikolaus glaubt sich dem Tode nahe. Die Sache endet dann aber doch mit einem Kompromiss, wenn auch einem mühseligen und unbefriedigenden. Auch mit einem adligen Frauenstift und dessen streitbare Äbtissin gerät Nikolaus wegen seiner Reformpläne in heftige Auseinandersetzungen. Diese nehmen ebenfalls kriegerische Formen an, als die geistliche Dame Söldner gegen Nikolaus anwirbt. Dieser seinerseits lässt sich so weit hinreißen, dass er eine Schar von Bauern, die der Äbtissin zu Hilfe eilen, niedermetzeln lässt. Endlich wird Nikolaus all diese Schwierigkeiten müde und geht aus Schnee und dunklen Tälern nach Rom. Dort wird er Verweser des Papsttums, solange der Papst selber von der Stadt abwesend ist. Auch in Preußen muss er angesichts der Widerspenstigkeit des Deutschritterordens, der sich leichtfertig in einen Krieg mit dem König von Polen eingelassen hat, Ordnung schaffen. Selbst zwischen Frankreich und England sucht er in deren hundertjährigem Krieg als Beauftragter des Papstes zu vermitteln, freilich ohne nachhaltigen Erfolg. Und wieder beschäftigt ihn neben all dem eine grundlegende Reform der Kirche, die er in einer Denkschrift bis in alle Einzelheiten ausarbeitet. Dann aber, als er gerade unterwegs ist, um das Auslaufen der Flotte der Kreuzfahrer zu beschleunigen, ereilt ihn 1464 mit 63 Jahren der Tod. Sein Leib wird in Rom, in der Kirche San Pietro, in Vincoli, sein Herz in seiner Heimatstadt Cus beigesetzt. Wie es Nikolaus fertigbringt, neben der geschilderten, vielfältigen und zerstreuenden kirchlichen und diplomatischen Tätigkeit seine Werke zu verfassen, ist erstaunlich, zumal diese sich so lesen, als seien sie aus ungestörter Versenkung geschrieben. Auch ihre Zahl ist beträchtlich. Außer den bereits genannten gibt es, um nur einige zu nennen, Schriften mit den Titeln »Von der Jagd nach der Weisheit«, »Der Laie über die Weisheit«, »Der Laie über den Geist«, »Vom Suchen nach Gott«, »Vom Gipfel der Schau«, »Vom Ursprung«, »Vom verborgenen Gott«, »Vom Frieden des Glaubens«. Der Gehalt des Denkens von Nikolaus wird durch jene Entdeckung bestimmt, die er auf der Rückreise von Konstantinopel macht. Hat er hier den Gedanken Gottes als des Unendlichen gefasst, so muss ihm das Problem der Unendlichkeit überhaupt bedeutsam werden. Ihm geht er schon im Bereich der Mathematik nach. Nikolaus versucht sich an einer Infinitesimalrechnung, wie sie erst lange nach ihm bei Newton und Leibniz zur vollen Ausarbeitung gelangt. Überhaupt weist Nikolaus, als ein Mann des Übergangs vom Mittelalter zur Neuzeit, in seinen Forschungen auf Zukünftiges hin. Gegenüber der Tendenz auf qualitative Bestimmungen, wie sie in Antike und Mittelalter vorherrscht, propagiert er bereits die neuzeitliche Methode des Messens und Wägens. Mit aller Überzeugungskraft vertritt er auch die revolutionäre Lehre von der Bewegung der Erde. Zu epochalen Entdeckungen auf dem Gebiet der Mathematik und Naturwissenschaft gelangt er allerdings nicht. Beide Wissenschaften stehen doch nur am Rande seines Interesses. Dagegen vertieft Nikolaus die Problematik der philosophischen Theologie, damals der zentralen Disziplin der Philosophie, in einer Weise wie vor ihm kaum einer. Unablässig stellt er die eine und einzige Frage, was Gott, der Unendliche, sei und wie er erfasst werden könne. Immer wieder aber erfährt er das Scheitern seines Bemühens. Mag für Augenblicke etwas von Gottes Wesen begreiflich werden, es sinkt sofort wieder ins Unbegreifliche zurück. Dennoch versucht Nikolaus immer erneut, Gott zu ergreifen, und eben darin liegt die Größe dieses Denkers. Die Unmöglichkeit, Gott begrifflich eindeutig zu erfassen, zeigt sich etwa, wenn Nikolaus Gott als die absolute Unendlichkeit zu begreifen versucht. Wird die Unendlichkeit als absolut bezeichnet, dann heißt das, ihr Begriff soll in seinem vollen und uneingeschränkten Sinne verstanden werden. Dann aber kann neben ihr nicht noch ein selbstständiger Bereich der Endlichkeit bestehen. Durch einen solchen wäre ja die Unendlichkeit selber begrenzt und damit verendlicht. Doch nun wird auch deutlich, in ihrer reinen Gegensatzlosigkeit ist die Unendlichkeit für ein endliches Denken unzugänglich, unbegreiflich, unnennbar und unsichtbar. Die Schwierigkeit im Auffinden eines angemessenen Gottesbegriffs besteht darin, dass Gott als absolute Unendlichkeit und als absolute Einheit erfasst, nichts Endliches neben sich duldet, dass es aber dieses Endliche als die Welt der Gegensätze, in welcher Gestalt auch immer, doch gibt. So versucht Nikolaus in einem weiteren Denkversuch, Gott als den Zusammenfall aller Gegensätze zu fassen. Doch mit diesem Gottesgedanken ist das Endliche nicht wirklich im Unendlichen aufgehoben. Daher betont Nikolaus, dass Gott sogar noch über dem Zusammenfall des Widersprüchlichen steht. So versuchte Nikolaus, Gott als das zu begreifen, über das hinaus nichts größer sein kann als das absolut Größte. Der Begriff Gottes als des Größten und Kleinsten zugleich ist jedoch noch zu statisch gedacht. Das ist vermutlich der Grund, weshalb Nikolaus über ihn hinausgeht und nach einer neuen Bezeichnung für das Wesen Gottes sucht. In ihr muss das Moment der unendlichen Schöpferkraft enthalten sein, das Element des Könnens. Aber dieses Können darf nicht bloße Möglichkeit sein. Denn was Gott sein kann, das ist er auch. Diesem Zusammenhang sucht Nikolaus dadurch gerecht zu werden, dass er in einer gewagten Wortfügung Gott als das Können ist bezeichnen. Als solches befasst Gott alle Wirklichkeit in sich. Denn das Wirkliche ist nicht in Wirklichkeit, außer es ahme die Wirklichkeit des Können ist nach. In all seinen Versuchen, Gott im Begriff zu fassen, verliert Nikolaus die Welt fast völlig aus dem Blick. Zwar betont er immer wieder, dass alle Wirklichkeit unter dem Aspekt Gottes betrachtet werden müsse. Alles endlich Entsprungene kommt aus dem unendlichen Ursprung. Doch dies nicht so, als ob Gott etwas aus sich entließe und so eine selbstständige Welt schöfe. Er trägt vielmehr eingefaltet alles Wirkliche in sich. Die Welt ist bloß seine Ausfaltung, die als solche göttlich bleibt. So gilt denn, dass die Welt in Gott ist. Wenn Nikolaus eine solche Fülle von Bestimmungen vom Sein Gottes gibt, die doch alle immer wieder problematisch werden, dann erhebt sich für ihn die Frage, wie es denn überhaupt möglich ist, Gott zu erkennen. Von vornherein ist klar, dass das nicht auf dem Wege des Verstandes geschehen kann, denn dieser bewegt sich auf der Ebene der Gegensätze. Gott ist im endlichen Erkennen überhaupt nicht erfassbar. Ich weiß, dass all das, was ich weiß, nicht Gott ist und dass all das, was ich begreife, ihm nicht ähnlich ist. Und nun ist der kühne Gedanke des Nikolaus: Wenn wir Gott nicht im Wissen ergreifen können, dann vielleicht im Nichtwissen. Die Vernunft muss also unwissend werden, wenn sie dich sehen will. Nichtwissen heißt aber für Nikolaus nicht, resignierend auf das Wissen verzichten. Vielmehr fordert er, dass man in der Frage nach Gott das Nichtwissen ausdrücklich als solches ergreife. Das aber heißt, es muss wissendes Nichtwissen werden. Das ist die legitime Weise, sich Gott zu nähern. Zu dem unbegreiflichen Gott gelangt man durch dieses Wissen des Nichtwissens. Wenn aber Gott gänzlich unerkennbar ist, mit welchem Recht spricht man dann überhaupt von ihm? Angesichts dieser Frage wird wichtig, dass Nikolaus die Kenntnis von Gott in ein anderes Feld verlegt, als es das Wissen, selbst in der Gestalt des wissenden Nichtwissens, ist. Der Mensch kann sich Gott in der Sehnsucht nähern, denn es gibt ein unablässiges Sehnen aller nach dem einen. Darin ist in gewisser Weise das Ersehnte Gott gegeben. Doch eine solche Sehnsucht ist kein wirkliches Erfassen Gottes, sondern lediglich eine Richtung auf Gott zu. So bleibt es auch hier bei der Unerfassbarkeit Gottes. Zuletzt sieht sich Nikolaus auf die mystische Erfahrung, auf das reine Schauen verwiesen. Um dahin zu gelangen, muss man über jede Grenze, jedes Ende und Endliche hinaufsteigen. Geschieht das, dann zeigt sich, wir haben ein geistiges Sehen, welches in das schaut, was früher ist als alle Erkenntnis. Gott wird im Dunkel gesehen, und zwar in einer unbegreiflichen Schau, gleichsam auf dem Wege einer augenblicklichen Entrückung. Doch auch dieser Weg führt letztlich nicht zum Ziel. Es bleibt dabei, dass Gott auch für jede Art der Schau unsichtbar ist. So scheitert am Ende alle Bemühung des Nikolaus, Gott auf irgendwelche Weise, sei es im philosophischen Denken, sei es in der negativen Theologie, sei es in der Sehnsucht, sei es in der mystischen Schau, zu erfassen. Sein letztes Wort ist: Wenn alle menschliche Initiative versagt, kommt es einzig und allein auf die Initiative Gottes an. Alle Möglichkeit, mit Gott in Berührung zu kommen, entspringt aus dessen eigenster Offenbarung. Wenn der verborgene Gott nicht mit seinem Licht das Dunkel vertreibt und sich offenbart, bleibt er gänzlich unbekannt. Das aber heißt, der Glaube wird allem Erkennen und selbst dem Schauen übergeordnet. Zuletzt gibt sich die philosophische Theologie zugunsten der Offenbarung auf. Die äußerste Auskunft des Nikolaus über die Möglichkeit einer Erkenntnis Gottes lautet: Gott ist verhüllt und verborgen vor den Augen aller Weisen, aber er offenbart sich den Kleinen oder Demütigen, denen er Gnade gibt. Mag so die philosophische Frage nach Gott nicht zum Ziel führen, so bleibt doch zu bedenken, dass sie von Nikolaus in einer Intensität gestellt wird, wie sie wenige aufbringen. Darum zählt er zu den Großen auf dem Felde der Philosophie als philosophischer Theologe. Thomas von Aquino oder der getaufte Verstand. Unter einem Philosophen pflegt man sich einen Menschen von abgezehrtem Leibe vorzustellen, mit hageren, eingefallenen Wangen, so als habe der in ihm residierende Geist die Leiblichkeit fast völlig aufgezehrt. Von solcher Statur mag etwa Immanuel Kant gewesen sein. Wenn man sich dagegen die äußere Gestalt des Thomas von Aquino, dieses bedeutenden Denkers aus dem 13. Jahrhundert, vor Augen halten, dann muss man umlernen. Er ist von einer imposanten Leibesfülle gewesen. An seinem Pult, so wird überliefert, muss ein runder Einschnitt angebracht werden, damit er überhaupt daran sitzen und studieren kann. Man darf das erwähnen, ohne den Respekt vor dem großen Manne zu verletzen, denn Thomas selber hat sich gelegentlich, selbstironisch, über seine ungeheure Leiblichkeit geäußert. Dem etwas ungeschickten Äußeren entspricht die Art, wie sich Thomas unter den anderen Menschen bewegt. Er redet kaum, seine Kommilitonen nennen ihn den stummen Ochsen. Seine Schweigsamkeit aber kommt nicht davon her, dass er nichts zu sagen hätte. Sie entspringt vielmehr dem Wunsche, um keinen Preis aufzufallen. Dass in ihm mehr steckt als in einem gewöhnlichen Adepten der Theologie und Philosophie, kommt nur durch einen Zufall heraus. Ein Mitstudent nämlich meint, er müsse diesem unbeholfenen Kommilitonen Nachhilfeunterricht geben und entdeckt dabei, dass dieser die Dinge besser erklären kann als er selber, ja, sogar als der hochmögende Professor. Thomas aber bittet den Kommilitonen inständig, er möge diese seine Entdeckung nur ja geheim halten. Darin kommt ein charakteristischer Zug des Thomas zum Ausdruck. Er macht sich nichts aus sich selber. Ihn interessiert nur die Sache, nicht die eigene Person. Das geht so weit, dass er gelegentlich sogar in Situationen, in denen das höchst unpassend ist, ins Nachdenken versinkt und seine Umwelt völlig vergisst. Es gibt darüber eine kennzeichnende Anekdote. Thomas ist vom französischen König Ludwig dem Heiligen zur Tafel geladen. Er schweigt, wie üblich, schlägt dann aber plötzlich mit der Faust auf den Tisch und schreit: »So muss man gegen die Häresie der Manichäer argumentieren.« Man kann sich das erstarrte Verstummen der Höflinge denken. Der König aber erweist sich in diesem Augenblick wahrhaft als der künftige Heilige. Er zitiert einen Schreiber herbei und lässt das Argument gegen die Lehre der Manichäer, das dem Thomas soeben eingefallen ist, aufzeichnen. Die selbstlose Hingabe an die Sache zeichnet schon die Jugend des Thomas von Aquino aus. Er stammt aus einem vornehmen süditalienischen Geschlecht, das sich der Verwandtschaft mit den Staufenkaisern rühmen kann. So stehen ihm die glänzendsten Laufbahnen offen. Die Familie bestimmt ihn, den jüngsten Sohn, für den geistlichen Stand. Da soll er zumindest Abt eines reichen und angesehenen Klosters werden. Aber Thomas setzt sich in den Kopf, zu den Bettelmönchen zu gehen. Er tritt in den eben erst gegründeten Orden der Dominikaner ein. Anstelle alles äußeren Glanzes erwartet ihn hier das Ideal der Armut. Aber eben dieser asketische Zug der neuen Bewegung, dieser Versuch, inmitten einer satt gewordenen Christenheit ein Leben nach dem Evangelium zu führen, ist es, was die lebendigsten Köpfe unter der damaligen Jugend und darunter nun auch Thomas, unwiderstehlich anzieht. Die Zugehörigkeit zu einem solchen Bettelorden ist freilich mit viel Selbstverleugnung verbunden. Thomas muss alle seine Reisen, die ihn mehrere Male von Neapel und Rom nach Paris führen, zu Fuß unternehmen. Ja, der Orden kann ihm nicht einmal genügend Papier für die Niederschrift seiner Werke zur Verfügung stellen, sodass er oftmals gezwungen ist, seine Gedanken auf kleine Zettelchen zu notieren. Hinzu kommt, dass die neue und als revolutionär empfundene Bewegung sofort die Kräfte des Alten und Beharrenden auf den Plan ruft. Thomas selber bekommt davon einiges zu spüren. Die vornehme Pariser Universität verweigert ihm die Aufnahme in ihren Lehrkörper und verbietet den Studenten den Besuch seiner Antrittsvorlesung. Die gleiche Feindschaft der konservativen Kräfte zeigt sich schon im Augenblick seines Entschlusses, in den Orden der Dominikaner einzutreten. Die Familie ist über so viel Verrat an der Standesehre entsetzt. Die Brüder überfallen Thomas unterwegs und halten ihn auf einem einsamen Schloss gefangen. Dort versuchen sie, ihn seinem Vorhaben abspenstig zu machen, freilich mit Mitteln, die beweisen, dass sie wenig von der Entschlossenheit ihres Bruders begreifen. Sie schicken ihm eine hübsch aufgemachte Kurtisane ins Zimmer. Die junge Dame, die sich ein Schäferstündchen erwartet, mag nicht wenig erschrocken sein, als ihr der riesige junge Mann entgegentritt, ein brennendes Holzscheit in der erhobenen Hand, das er aus dem Kamin gerissen hat. Die in dieser Geste zum Ausdruck kommende Leidenschaft der selbstlosen Hingabe an seinen Entschluss bestimmt das ganze Leben des Thomas. Vom äußeren Dasein erwartet er sich nichts. Selbst den ihm angebotenen erzbischöflichen Stuhl von Neapel lehnt er ab. Es geht ihm nur darum, die innere Freiheit zu bewahren, um sich ganz seiner Sache widmen zu können. Diese seine Sache aber ist der Versuch einer neuen Grundlegung der christlichen Philosophie und Theologie. Die Unbeirrtheit, mit der er an dieser Aufgabe festhält, macht es, dass er, wenn auch zu seiner Zeit mannigfach bekämpft, doch am Ende eine Autorität erhält, wie sie auf diesem Felde außer ihm nur noch, fast ein Jahrtausend vorher, Augustinus erlangt hat. Von dieser künftigen Bedeutung lässt schon der junge Thomas etwas ahnen. Jedenfalls hat dies sein Lehrer, der große Theologe und Philosoph Albertus Magnus, hellsichtig erspürt. Auf die Spötteleien der Studenten erwidert er: »Ihr nennt ihn den stummen Ochsen. Ich aber sage euch, das Brüllen dieses stummen Ochsen wird so laut werden, dass es die ganze Welt erfüllt.« Die Zeitsituation braucht ersichtlich einen solchen Denker von höchster Konzentration. Denn die Epoche des Thomas ist eine Zeit schwerer Gefährdungen des Geistes, und zwar gerade auf dem Felde der Theologie und Philosophie. In das ausgewogene System christlicher Philosophie bricht nun, schon geraume Zeit vor Thomas, ein störendes Moment ein. Man lernt eine Philosophie genauer kennen, die sich nicht ohne weiteres dem christlichen Glauben einfügen lässt, die Philosophie des Aristoteles. Denn nun begegnet man einer Weltdeutung, die sich dagegen zu sträuben scheint, Hilfsmittel der Theologie zu sein. Sie stellt vielmehr ein in sich geschlossenes System dar, das alle Wirklichkeit, von den Dingen über den Menschen bis hin zu Gott, in sich befasst. Die Gefahr, die daraus für eine christliche Philosophie erwächst, ist offenkundig. Hier scheint sich neben der Wahrheit des Glaubens eine rein weltliche Wahrheit behaupten zu wollen, eine Wahrheit des bloßen Verstandes. In dieser Situation der äußersten Gefährdung, nicht nur der Möglichkeit einer christlichen Philosophie, sondern der Einheit des menschlichen Geistes überhaupt, tritt Thomas von Aquino auf den Kampfplatz. Er macht sich an die Aufgabe, die beiden widerstreitenden Weltsichten miteinander zu versöhnen, und zwar so, dass keine von beiden ihres Rechtes beraubt wird. Er will also sowohl dem aristotelischen Denken den ihm gebührenden Platz einräumen, wie auch zugleich die Wahrheit des Glaubens bewahren. In unermüdlicher, jedes Detail der Fragen bedenkender Arbeit gelingt ihm die Synthese, nach der das Zeitalter verlangt. Er legt sie in umfangreichen Werken nieder, deren bekanntestes die große Summe der Theologie ist, der, mit gleichem Gewicht, die stärker philosophisch ausgerichtete Summe wieder die Heiden zur Seite tritt. Wie Thomas Vernunft und Glauben voneinander scheidet, könnte es den Anschein haben, als wolle auch er auf die Behauptung einer doppelten Wahrheit hinaus. Es gelingt ihm jedoch, die Gefahr einer solchen Zerreißung des menschlichen Geistes zu vermeiden. Das geschieht mit Hilfe des Gedankens, dass beide, Vernunft und Glaube, von Gott stammen. Dieser schafft einerseits den Glauben, andererseits ist er der Schöpfer der natürlichen Vernunft. Beide also, Vernunft und Glaube, kommen in ihrer Wurzel in Gott überein. Darum können sie nicht in Widerstreit zueinander stehen. Der Glaube ist nicht wieder vernünftig. Die Vernunft ihrerseits kann, wenn sie sich recht versteht, nichts lehren, was dem Glauben widerspricht. Das für die Geschichte des philosophischen Gedankens entscheidend Wichtige ist nun, dass im Denken des Thomas die welthafte Wirklichkeit in weitem Umfang für das natürliche Erkennen freigegeben wird. Daher kommt es, dass dieser Denker, der uns doch im Rückblick so sehr als ein Bewahrer der Tradition vorkommt, in den Augen seiner Zeitgenossen als ein kühner Neuerer gilt. Er lässt es zu, dass sich die Grundtendenzen des griechischen, also eines heidnischen Philosophierens, im christlichen Denken weiter auswirken, als es für die immer noch maßgebende, von Augustinus herkommende Philosophie und Theologie erträglich erscheint. Ihm geht es nicht nur darum, von den Dingen in ihrer Mannigfaltigkeit Kenntnis zu erlangen. Als Philosoph fragt Thomas vielmehr nach dem Wesen der Dinge. Die Formen oder Wesenheiten, darin geht Thomas über seinen Lehrmeister Aristoteles hinaus, existieren ursprünglich als Ideen im Geiste Gottes, gleichsam als Vorentwurf der Schöpfung. Wenn nun die Philosophie, wie es ihre Aufgabe in der Welterkenntnis ist, die Wesenheiten aus der Wirklichkeit heraushebt, dann denkt sie damit die Gedanken nach, die Gott mit der Welt hat. Der Mensch vermag dies, weil er eine teilhabende Ähnlichkeit mit dem göttlichen Geiste besitzt. Das ist die Rechtfertigung, die Thomas für die Wahrheit des menschlichen Erkennens gibt. Zugleich liegt darin eine tiefe Einsicht in die Grenzen der Erkenntnis. Im Nachdenken der Gedanken Gottes mit der Welt nun stellt sich diese für Thomas als ein Ganzes von stufenförmigem Aufbau dar. Jeder Wirklichkeitsbereich steht umso höher, je mehr in ihm die Form über den Stoff erhaben ist. Daher stellen die toten Dinge die niedrigste Seinsstufe dar. Hier wird die Form dem Stoff bloß von außen her aufgedrückt. Höher steht die Pflanze. Sie hat ihre Form in sich selber als ihre vegetative Seele. Darüber erhebt sich das Tier, dessen Seele nicht nur ein vegetatives, sondern auch ein sensitives Vermögen, die Wahrnehmung, besitzt. Doch auch das Tier stellt noch eine verhältnismäßig niedrige Seinsstufe dar, denn seine Seele geht mit dem Leibe zugrunde. Anders steht es mit dem Menschen. Er hat zwar auch, wie Tier und Pflanze, in seiner Seele ein vegetatives und ein sensitives Vermögen, aber ihn zeichnet vor jenen aus, dass seine Seele im Grunde geistig und also unsterblich ist. In diesem Leben ist die Seele des Menschen freilich auch in ihrem geistigen Teil mit dem Leibe verbunden. Daher stehen noch höher als der Mensch die reinen körperlosen Geister, die Engel. Indes auch diese sind noch unvollkommen. Sie sind zwar reine Geister, aber doch geschaffene Geister. Darum erhebt sich über allem der reine, ungeschaffene Geist, Gott. Das ist das Bild der Wirklichkeit, wie es Thomas entwirft, gleich bestechend durch seine Einheitlichkeit wie durch die in ihm umgriffene Fülle. Vor diesem Horizont muss nun auch der Gottesbegriff des Thomas gesehen werden. Wenn die ganze Welt ein unablässiges Streben von der Möglichkeit zur Wirklichkeit ist, dann muss das zu höchst Erstrebte die reine Wirklichkeit ohne alle Möglichkeit sein. Das aber ist in seiner äußersten Vollendung Gott. Von daher kommt es dann noch zu einer weiteren Wesensbestimmung Gottes. Sofern dieser als reine Form allem Stofflichen fern ist, muss er als reiner Geist begriffen werden. Auch hierin folgt Thomas dem Aristoteles. Der Schöpfungsgedanke ist eine Voraussetzung, die Thomas aus der christlichen Tradition übernimmt und die er nur auf dem Wege des Glaubens bewahrheiten kann. wird aber diese Voraussetzung der Geschöpflichkeit der Welt erst einmal akzeptiert, dann lässt sich von da aus, wie Thomas behauptet, das Dasein Gottes auf dem Wege der natürlichen Vernunft einsehen. Hier setzen die berühmten Gottesbeweise des Thomas ein. Sie wollen zeigen, dass die endliche Welt ihren Grund nicht in sich selber haben kann, sondern auf Gott als auf ihren Urheber zurückverweist. Zum Beispiel, so argumentiert Thomas, lässt sich einsehen, dass alles, was existiert, eine Ursache dafür haben muss, dass es existiert. Diese Ursache muss wiederum von einer höheren Ursache abhängen. Man kann jedoch, wie Thomas behauptet, in der Kette der Verursachungen nicht ins Unendliche zurückgehen. Also muss es eine erste Ursache geben, und diese ist Gott. Eine vollständigere Erkenntnis Gottes kann nur der Glaube erlangen, aber auch er ist noch keine vollkommene Einsicht. Erst im Jenseits wird der Mensch Gott so schauen, wie er ist. Demgegenüber erscheint alle philosophische und theologische Erkenntnis wie ein Schatten. Das höchste Wissen von Gott, das wir in diesem Leben erlangen können, besteht darin, zu wissen, dass er über allem ist, was wir von ihm denken. Das hat Thomas am Ende seines Lebens unmittelbar erfahren. Noch vor der Vollendung seines großen Werkes, der Summe der Theologie, legt er die Feder nieder. Als eines seiner letzten Worte wird überliefert: Ich kann nicht mehr. Vor dem, was ich gesehen habe, erscheint mir alles, was ich geschrieben habe, wie Spreu. Spinoza oder der Boykott der Wahrheit. Wollte man in der Geschichte der Philosophie denjenigen Denker aufsuchen, auf den am meisten Beschimpfungen gehäuft werden, so ist kein Zweifel, es ist Spinoza. Sein Schicksal, geschmäht zu werden, beginnt schon zu seinen Lebzeiten und es setzt sich noch lange fort. Ein Leipziger Professor der Philosophie, der bekannte Thomasius, redet von Spinoza als einem lichtscheuen Schreiber, einem lästernden Erzjuden und völligen Atheisten, einem scheußlichen Ungeheuer. Ein anderer namens Dippel, zu seiner Zeit ein hochberühmter Mann, Arzt und Chemiker, weiß sich nicht genug zu tun in Schimpfworten. Der dumme Teufel, der blinde Gaukler, der verblendete Tropf, der Narr, der das Tollhaus billig meritiert, dieser wahnwitzige und gleichsam trunkene Mensch, der philosophischen Lumpenkram gaukelhafte Alfanzereien betreibt, voll der lahmsten und elendsten Fratzen. So geht es Seite um Seite in einem dickleibigen Buch. Aber auch bedeutende Geister drücken ihren Abscheu vor Spinoza und seiner Philosophie in unmissverständlichen Worten aus. Voltaire meint, das System Spinozas sei auf dem ungeheuerlichsten Missbrauch der Metaphysik aufgebaut. Leibniz nennt eines der Bücher dieses Philosophen eine unerträglich freche Schrift, ein entsetzliches Buch. Hamann schließlich, Zeitgenosse und Freund Kants, bezeichnet Spinoza als einen Straßenräuber und Mörder der gesunden Vernunft und Wissenschaft. Doch dann geschieht das Merkwürdige. Dieser Phalanx von Hassern und Beschimpfern tritt plötzlich eine große Zahl glühender Bewunderer entgegen. Lessing sagt in einem Gespräch mit Jacobi: Da reden die Leute doch immer von Spinoza wie von einem toten Hunde. Aber es gibt keine andere Philosophie als die Philosophie des Spinoza. Herder schreibt an Jacobi: Ich muss gestehen, mich macht diese Philosophie sehr glücklich. Mir gehe das Herz auf, wenn ich von dieser leider nur allzu erhabenen Philosophie einen Laut höre. Goethe äußert, er habe zu dem Menschen Spinoza eine wahre Wut und Leidenschaft gehabt. Als er mit Frau von Stein zusammen Spinoza liest, schreibt er: Ich fühle mich ihm sehr nahe, obgleich sein Geist viel tiefer und reiner ist als der meinige. Schleiermacher fügt in seine Reden über die Religion einen begeisterten Hymnus ein: Opfert mit mir ehrerbietig eine Locke den Mann des heiligen verstoßenen Spinoza. Voller Religion war er und voll heiligen Geistes. Was also ist es mit diesem Philosophen Spinoza? Ist er Atheist oder Heiliger? Ist er der teuflische oder der göttliche Spinoza? Was ist an diesem Menschen, dass einer seiner Verehrer um das Jahr 1800 schreiben kann: Dieser bald verfluchte, bald gesegnete, bald beweinte, bald belachte Spinoza? Er ist, was man angesichts des Wirbels, den sein Denken hervorruft, am wenigsten vermuten sollte, alles andere als ein lauter und selbstbewusster Verfechter seiner Gedanken. Von allen Philosophen ist er vielleicht der einsamste und zurückgezogenste, der bescheidenste und stillste. 1632 wird er in Amsterdam geboren, in einer jüdischen, von Portugal nach Holland ausgewanderten Familie. Mit Vornamen heißt er Baruch. Nach dem Brauch der damaligen Zeit nennt er sich auf Lateinisch Benedictus. Beides bedeutet dasselbe, der Gesegnete. Gesegnet ist Spinoza freilich nicht im Äußeren seines Lebens. Kaum erwachsen gerät er in erbitterte Auseinandersetzungen mit der jüdischen Kultgemeinde seiner Heimatstadt. Den Anlass dazu bieten kritische Bemerkungen zur biblischen Tradition. Das Alte Testament erscheint ihm voll von Widersprüchen und Ungereimtheiten, und er will und kann nicht anerkennen, dass es in all seinen Teilen nichts als die schlechthinige Wahrheit enthalte. Die Gemeinde, die auf diesen scharfsinnigen jungen Mann große Hoffnungen gesetzt hat, wendet sich nun umso enttäuschter von ihm ab. Man lässt ihn durch Spitzel aushorchen, man versucht ihn zu bestechen, und als das nicht hilft, wird sogar ein Mordanschlag auf ihn unternommen. Schließlich kommt es zur feierlichen Ausstoßung aus der Synagoge. In dem großen Bannfluch, der über Spinoza ausgesprochen wird, heißt es: Nach dem Beschlusse der Engel und dem Urteil der Heiligen bannen, verwünschen, verfluchen und verstoßen wir Baruch de Spinoza mit Zustimmung des heiligen Gottes und dieser ganzen heiligen Gemeinde. Verflucht sei er am Tage und verflucht sei er bei Nacht. Verflucht sei er, wenn er sich niederlegt und verflucht sei er, wenn er aufsteht. Verflucht sei er bei seinem Ausgang und verflucht sei er bei seinem Eingang. Möge Gott ihm niemals verzeihen, möge der Zorn und der Grimm Gottes gegen diesen Menschen entbrennen und seinen Namen unter dem Himmel austilgen, und möge Gott ihn zu seinem Unheil ausscheiden von allen Stämmen Israels. Wir verordnen, dass niemand mit ihm mündlich oder schriftlich verkehre, niemand ihm irgendeine Gunst erweise, niemand unter einem Dache mit ihm verweile, niemand auf vier Ellen in seine Nähe komme, niemand eine von ihm verfasste oder geschriebene Schrift lese. Spinoza hat den Kampf nicht gesucht. Polemik um der Polemik willen liegt ihm fern. Er schreibt einmal: Ich lasse einen jeden nach seiner Natur leben, und wer will, mag für sein Heil sterben, wenn nur ich für die Wahrheit leben darf. Aber eben das ist es, was die Empörung hervorruft. Dass einer seiner eigenen Wahrheit leben will, dass ihm die gängige Meinung gleichgültig ist, dass er sich nicht an das kehren will, was seit alters für wahr gegolten hat. Dass Spinoza so unerbittlich seiner Wahrheit verschworen ist, muss ihn in Feindschaft mit den Mächten seiner Zeit bringen. Eben das verwickelt ihn in den Kampf mit der Synagoge, eben das trägt ihm schließlich den Hass seines ganzen Zeitalters ein. Aber gerade dies gehört zum Philosophieren, dass man der Wahrheit und nur der Wahrheit gehorcht, unbekümmert um das, was daraus folgen mag, ohne Furcht vor dem Urteil der Menschen. In diesem Sinne ist Spinoza ein wahrer Philosoph. Die Ausstoßung aus der Gemeinschaft seines Volkes und seines Glaubens treibt Spinoza noch tiefer in die Absonderung, als es sein Hang zur Einsamkeit ohnehin fordert. Er lebt zurückgezogen und im Verborgenen, zunächst in der Nähe von Amsterdam, dann in der Umgebung von Den Haag. Es wird berichtet, dass er innerhalb von 3 Monaten nicht ein einziges Mal ausgegangen sei. Er ist, wie ein Besucher schreibt, in seinem Studierzimmer gleichsam begraben. »Ich rede aus der Ferne zu euch, die ihr Ferne seid«, teilt er den Freunden mit. Deren hat er freilich nur wenige, und auch seine Korrespondenz ist spärlich. Selbst seine Schüler, so berichtet einer seiner Biographen, wagten nicht, sich offen zu ihm zu bekennen. Um seinen Lebensunterhalt zu fristen, befasst sich Spinoza mit dem Schleifen von optischen Gläsern. Angebote von Freunden, ihn durch Zuwendungen zu unterstützen, nimmt er nur widerstrebend und nur im Maße des unbedingt Notwendigen an. Man kann sich kaum ein bedürfnisloseres Leben denken als das seinige. In den letzten Lebensjahren besorgt er sogar seinen Haushalt selber. Nur eine Pfeife Tabak gönnt er sich von Zeit zu Zeit. Seine Einsamkeit bewahrt Spinoza nicht vor Feindseligkeiten. Der Kampf gegen ihn bricht mit verschärfter Heftigkeit los, als er, freilich unter einem Pseudonym, eine Schrift mit dem Titel »Theologisch-politischer Traktat« veröffentlicht. Es geht ihm dabei um die Verteidigung der Denkfreiheit. Sie fordert er in einem Maße, die weit über das hinausgeht, was jenes nicht gerade tolerante Zeitalter einzuräumen imstande ist. Man hätte ihm allenfalls noch eine gewisse Freiheit des Denkens zugestanden, wenn er nur den Vorbehalt gemacht hätte, dass dabei die Lehre der Kirche nicht angetastet werden dürfe. Aber Spinoza ist überzeugt, die Suche nach der Wahrheit könne auch vor den Pforten der offiziellen Religion nicht Halt machen. Vollends aber muss es die Mächtigen seiner Zeit empören, wenn er dem Staate die Aufgabe zuweist, die Übergriffe der Kirche im Zaume zu halten und die Freiheit der religiösen und politischen Überzeugungen zu wahren. Denn der Zweck des Staates ist in Wahrheit die Freiheit. In diesem Zusammenhang spricht Spinoza Gedanken aus, die den Eindruck erwecken, als seien sie unmittelbar in unserer Gegenwart geschrieben. Kann man sich ein größeres Unglück für einen Staat ausdenken, als wenn ehrbare Männer nur darum, weil sie anders denken und nicht zu heucheln verstehen, wie Verbrecher des Landes verwiesen werden? Was kann verderblicher sein, als wenn Menschen nicht wegen eines Verbrechens oder einer Übeltat, sondern nur weil sie freien Geistes sind, für Feinde erklärt und zum Tode geführt werden, und wenn der Richtplatz, das Schreckbild für die Bösen, zur schönsten Schaubühne wird, um das erhabenste Beispiel der Standhaftigkeit und Tugend zu bieten? Kaum erschienen wird der theologisch-politische Traktat verboten, und zwar von Universitätskanzleien ebenso wie von kirchlichen und staatlichen Behörden. Dabei macht es keinen Unterschied, ob es sich um katholische oder um protestantische Instanzen handelt. Der holländische Statthalter untersagt unter Androhung strengster Bestrafung Druck und Verbreitung dieses Buches, weil es ein gotteslästerliches und seelenverderbendes Werk sei, voll von grundlosen und gefährlichen Ansichten und Gräueln. Nicht einmal zustimmend erwähnen darf man dieses Buch. Der Verleger einer Schrift, die das zu tun wagt, wird zu einer Geldstrafe von 3000 Gulden und 8 Jahren Zuchthaus verurteilt. Eine Fülle von Pamphleten erscheint gegen den Traktat. Ein fingiertes Bücherverzeichnis kündigt ihn folgendermaßen an: Tractatus Theologico Politicus, von dem abtrünnigen Juden zusammen mit dem Teufel in der Hölle geschmiedet. Spinozas einzige Waffe all dem gegenüber ist das Schweigen. Resigniert schreibt er: Wer sich bemüht, die Dinge der Natur als Gelehrter zu begreifen und nicht nur als Tor anzustaunen, der wird allenthalben für einen Ketzer und Gottesleugner gehalten. In der Sache aber gibt Spinoza nicht nach und kann er nicht nachgeben. Zu den Freunden äußert er, ein Gedanke höre nicht auf, wahr zu sein, bloß weil er von den vielen nicht anerkannt werde. Es ist nicht erst seit heute, dass die Wahrheit teuer zu stehen kommt. Üble Nachrede aber soll mich nicht dazu bringen, sie im Stich zu lassen. Doch auch in die verborgene Welt Spinozas dringt zuweilen eine Stimme der Anerkennung. Der Kurfürst Karl Ludwig von der Pfalz lässt bei ihm anfragen, ob er geneigt sei, an der Universität zu Heidelberg die Stelle eines ordentlichen Professors der Philosophie zu bekleiden. Aber Spinoza hat Bedenken. Er antwortet: Da es nie meine Absicht gewesen ist, ein öffentliches Lehramt zu bekleiden, so kann ich mich nicht dazu entschließen, dieses glänzende Anerbieten anzunehmen. Denn ich bedenke, dass ich nicht weiß, innerhalb welcher Grenzen die Freiheit des Philosophierens sich halten müsse, damit ich nicht den Anschein erwecke, als wolle ich die öffentlich anerkannte Religion stören. Zerwürfnisse entstehen weniger aus inniger Liebe zur Religion, als vielmehr aus der Verschiedenheit der menschlichen Affekte oder aus dem Widerspruchsgeist, womit man alles, ob es noch so richtig gesagt ist, zu verdrehen und zu verdammen pflegt. Da ich dies schon in meinem einsamen Privatleben erfahren habe, um wie viel mehr hätte ich es zu befürchten, nachdem ich zu dieser Würde emporgestiegen wäre. So bleibt Spinoza in der Stille seines einsamen Nachdenkens. Er ist, wie einer seiner früheren Biographen schreibt, wie in einem Museum begraben. Einsam auch stirbt er mit 44 Jahren, nachdem er seit langem an der Schwindsucht gelitten hat. Erst nach dem Tode Spinozas werden seine wichtigsten philosophischen Werke herausgegeben. Der Traktat von der Vervollkommnung des Verstandes und das große Hauptwerk, die Ethik. Da erst wird auch offenbar, woraus diesem Denker die Kraft kommt, angesichts der Feindschaft und des Hasses fast der gesamten Mitwelt doch sich selber und der von ihm gefundenen Wahrheit treu zu bleiben und ohne die Verlockung des Ruhms in der Einsamkeit auszuharren. Das wird ihm darum möglich, weil er in seinem Denken schon immer der Welt und ihrem Getriebe entrückt ist. Sein Inneres ist von einer großen Sehnsucht erfüllt, hinaus über das Vergängliche und hin zum Ewigen, jener Sehnsucht, die als Leiden an der Endlichkeit zu allen Zeiten das Grundgefühl des Philosophen gewesen ist. Das große Hauptwerk Spinozas, die Ethik, beginnt mit dem Gedanken Gottes als der Ursache seiner selbst. Dass die Philosophie mit Gott anfängt, ist für Spinoza selbstverständlich, ganz im Gegensatz zu seinem Lehrer Descartes, der die Gottesgewissheit erst auf dem Wege über die Selbstgewissheit gewinnt. Demgegenüber behauptet Spinoza, wir können der Existenz keiner Sache gewisser sein als der Existenz des unbedingt unendlichen und vollkommenen Wesens, das heißt Gottes. Denn da seine Wesenheit alle Unvollkommenheit ausschließt, hebt sie dadurch jede Ursache an seiner Existenz zu zweifeln auf und gibt über diese die höchste Gewissheit. In diesem Sinne gilt, Gott, die erste Ursache aller Dinge und auch die Ursache seiner selbst, gibt sich selbst durch sich selbst zu erkennen. Es ist nicht der Gott, der in der Allmacht seines Willens eine Welt geschaffen und sie im Akt der Schöpfung an sich selber entlassen hat. Spinoza kann der Welt keine selbstständige Existenz zugestehen. Im Grundgefühl der Sehnsucht hat er erkannt, dass das Vergängliche eitel und flüchtig ist. Ja, genau betrachtet ist es gar nicht im eigentlichen Sinne des Seins und der Wirklichkeit. In Wahrheit ist Gott und nur Gott. So wird Spinoza über den Gedanken Gottes als des Schöpfers und der Welt als der Schöpfung hinausgetrieben. Aber so könnte man einwenden, die Welt ist doch und auch der Mensch ist. Das leugnet auch Spinoza nicht, aber er fragt, was sind denn Welt und Mensch, wenn im eigentlichen Sinne nur Gott ist? Und er antwortet, die Welt ist nichts als eine Weise, wie Gott selber existiert, und der Mensch ist nichts als eine Weise, wie Gott selber denkt. Wenn man sagt, ein Ding ist, so redet man unangemessen. Eigentlich müsste man sagen, in der Weise, wie dieses Ding mir erscheint, erscheint mir Gott. Mir nämlich, der ich selber ein Gedanke Gottes bin. Denn Gott ist alles in allem. Er ist in allem Wirklichen, in den Dingen wie im Menschen anwesend. Oder genauer ausgedrückt, alles Wirkliche ist in Gott befasst. Alles, was ist, ist in Gott. In Spinozas Sprache, die Dinge und die menschlichen Geister sind keine selbstständigen Substanzen. Gott allein ist die eine und einzige Substanz. Dinge und menschliche Geister sind nur Modi dieser einen Substanz. Zu dieser Konsequenz muss Spinoza in seiner entschlossenen Abwendung von allem Vergänglichen notwendig kommen. Über Gott und die Natur hege ich eine Meinung, die von der weit verschieden ist, die die neuerlichen Christen zu verteidigen pflegen. Denn ich halte Gott für die inwendige Ursache aller Dinge, nicht aber für diese überschreitende Ursache. Ich sage, alles sei in Gott und werde in Gott bewegt. Das behaupte ich, wenn auch auf andere Weise, im Einverständnis mit Paulus und vielleicht auch mit allen alten Philosophen. Ja, ich möchte wagen hinzuzufügen, auch mit allen alten Hebräern. Nun versteht man die Empörung des Zeitalters und der Nachwelt gegen Spinoza. Nun begreift man, dass man sich nicht genug tun konnte, diesen gotttrunkenen Philosophen als verruchten Atheisten zu schmähen. Denn im Denken Spinozas ist kein Raum für einen persönlichen Gott und gar für einen Gott, der sich ausschließlich in den Propheten und in Jesus Christus offenbart. Die Offenbarung Gottes, so denkt Spinoza, geschieht in allem Wirklichen. Dieser Gedanke hat es aber auch vermocht, dass in einer veränderten Zeit Denker und Dichter wie Lessing und Goethe, Herder und Schleiermacher, Fichte, Novalis und Schelling sich auf den einsamen Philosophen von Amsterdam besinnen und, aus verwandter Erfahrung von Gott und von der Welt, sich ihm nahe wissen. Freilich, die Unbegreiflichkeit Gottes und der Wirklichkeit wird auch von diesem Gedanken ihrer innigen Verflechtung her, wie ihn Spinoza denkt, nicht begreiflicher. Denn wenn Gott in allem Wirklichen anwesend ist, muss er dann nicht auch in den Streit und Kampf eingehen, der doch mit zur Wirklichkeit der Welt gehört? Das hat in drastischer Weise um 1700 ein Mann aus der freien Reichsstadt Memmingen ausgesprochen. Ich höre in der Welt von Kriegen und Kriegsgeschrei. So muss dann Gott Kriege wieder sich selbst führen und in seine eigene Därme rasen. Er muss sich selbst destruieren und umbringen. Das Gespräch zweier oder mehr Menschen wird nicht anders sein als eine süße Unterredung Gottes mit sich selbst. Dieser bekümmerte Mann begreift allerdings nicht die ganze Tiefe des Gedankens Spinozas. Er versteht nicht, dass dieser in seiner unendlichen Sehnsucht zu Gott die Welt mit all ihrem Getriebe und all ihrem Streit längst hinter sich gelassen hat. Aber gerade an diesem Punkt gerät das Denken Spinozas in eine tiefere Gefährdung. Denn wer in solcher ausschließlichen Hingabe an das Ewige lebt, dem muss sich das Zeitliche in nichts auflösen. Dem muss die Wirklichkeit entgleiten, der muss schließlich selber unwirklich werden. Das ist es, was Spinoza widerfährt. Das ist es, was sein Denken zu einem so gewagten Versuch macht, das Endliche in das Unendliche aufzuheben. Das ist schließlich auch der tiefere Grund seiner gläsernen Einsamkeit. So hat vielleicht Hegel mit dem zunächst so befremdlichen Satze recht, den er im Blick auf den Tod Spinozas ausspricht. Er starb den 21. Februar 1677, im 44. Jahre seines Alters, an der Schwindsucht, an der er seit lange gelitten. Übereinstimmend mit seinem Systeme, in dem auch alle Besonderheit und Einzelheit in der einen Substanz verschwindet. Voltaire oder die Vernunft in der Klemme? Voltaire, als der erklärte Fürst der Aufklärung, ein Mann der Helligkeit und Klarheit, hat gleichwohl ein höchst verworrenes Leben geführt. Das fängt schon mit seiner Geburt an. Die Gelehrten sind sich noch immer nicht darüber einig, wann und wo er geboren ist und ob sein Vater wirklich sein Vater war. Die Verwirrung geht weiter. Weil ihn die Amme nicht für lebensfähig hält, tauft sie ihn rasch und es kostet später einige Mühe, die reguläre Taufe nachzuholen. Man sieht, schon im Säuglingsalter hat Voltaire Schwierigkeiten mit dem Himmel, mit dem er sich dann zeitlebens herumstreiten wird. Denn immerzu lebt er in Querelen mit den Repräsentanten des Himmels, mit der Geistlichkeit, aber auch mit den Repräsentanten der irdischen Herrschaft, die der Kirche allzu gefügig sind. Lange Zeit kann er sich nirgends ruhig niederlassen. Paris wird ihm als Aufenthaltsort verboten. Man wirft ihn sogar gelegentlich in die Bastille, wo er freilich das Vorrecht genießt, an der Tafel des Gefängnisdirektors zu speisen. Man verleumdet und ächtet ihn, man verbannt ihn, man verbietet und verbrennt seine Schriften. Man nennt seine Werke tollkühn, areligiös, skandalös. Man wirft ihm Böswilligkeit und Frivolität vor, man warnt vor ihm wie vor einem ansteckenden Gift. Ein Professor der Theologie hadert sogar mit der Vorsehung, dass sie es zugelassen hat, dass ein solcher Mensch das Licht der Welt erblickt. Aber Voltaire tröstet sich mit dem Gedanken, dass es nicht nur sein persönliches Schicksal ist, was all diese Widrigkeiten heraufbeschwört, sondern dass die Philosophie, sobald sie auftaucht, Verfolgungen ausgesetzt ist. Übrigens können viele seiner Werke nur anonym erscheinen, und wenn es herauskommt, wer sie verfasst hat, sieht sich Voltaire gezwungen, die Autorschaft abzuleugnen. Das tut er denn auch ohne Gewissensskrupel. Man muss lügen wie ein Teufel. Aber er unternimmt noch mehr zur Tarnung seiner Absichten. Gelegentlich kann er, wenn es ihm zweckmäßig erscheint, seinen katholischen Glauben bekennen und sogar die Sakramente nehmen. Mit all dem bleibt er in der Zweideutigkeit. Und er gesteht seine Schwäche auch durchaus ein. Ich will ganz gerne Bekenner sein. Märtyrer werden will ich nicht. Voller Wirrnis ist auch Voltaires privates Leben. Seine spitze Feder wird ihm zum Verhängnis. Er verzankt sich mit aller Welt. Selbst den preußischen König, der ihn bewundert und nach Potsdam einlädt, verlässt er unter lauter Missverständnissen und Intrigen, und dies nicht ohne eigene Schuld. Immer wieder gibt es auch neue, verwirrende Liebesgeschichten mit Marquisen, mit Schauspielerinnen, mit den Gattinnen der Freunde, mit braven Bürgerstöchtern, mit Damen der Halbwelt, schließlich sogar mit der eigenen Nichte. Voltaire gibt für diese, seine hedonistische Lebensweise, eine theologische Begründung. Gott hat uns in die Welt gesetzt, damit wir uns amüsieren. Alles Übrige ist platt und scheußlich und erbärmlich. Zu solchem ständigen Amüsement braucht er freilich Geld, und an diesem Punkt hapert es lange. Trotz seines vermögenden Vaters fängt Voltaire mit Schulden an, und es dauert einige Zeit, bis er es zu einem soliden Vermögen bringt, das freilich manchmal auf etwas bedenkliche Weise erworben wird, das ihn aber doch zum Ende seines Lebens zu einem reichen Manne macht. Mit einem Schloss, ein paar Landhäusern und einem Tross von 160 Bediensteten. Und doch bleibt auch dann noch der Wirrwarr. Der alte Voltaire schreibt: Ich habe mich an die Unordnung des Leibes und der Seele gewöhnt. In all diesen Verwirrungen aber steigt sein Ruhm. Er wird im Felde des Geistes der berühmteste Mann des Kontinents. Fast ein Menschenalter lang ist er der geistige Herrscher Europas. Und noch in unseren Tagen rühmt ihn der Philosoph Dilthey als den lebendigsten aller Menschen. Mit Gott und der Welt steht er in persönlichem oder brieflichem Verkehr, freilich mehr mit der Welt als mit Gott, weil dieser ihm kein Objekt einer direkten Anrede zu sein scheint. Mehr als 20.000 Briefe sind uns erhalten. Es gibt kaum ein Problem von Gewicht, über das Voltaire nicht in seinem Handschreiben oder in der Unzahl seiner Werke etwas Bedeutendes oder zumindest Anregendes zu sagen weiß. Hinzu kommen seine Dramen, immer wieder angefeindet und verboten und doch immer wieder unter großer Begeisterung des Publikums aufgeführt. Seine Romane erscheinen in einer Fülle von Auflagen. So kann Goethe von ihm sagen: Alles, was von Fähigkeiten und Fertigkeiten auf eine glänzende Weise die Breite der Welt ausfüllt, hat er besessen und dadurch seinen Ruhm über die Erde ausgedehnt. Im Bereich des Geistigen ist Voltaires Leben ein einziger Kampf. Wofür er streitet, ist die Freiheit des Denkens, ist Toleranz, ist Vernunft, ist Frieden, ist das Glück der Menschen, ist die Abschaffung von Ungerechtigkeit und Unterdrückung. Kurz, es ist Aufklärung, verstanden nicht als bloße Theorie, sondern als Praxis. Bringen wir, wenn es möglich ist, ein schwaches Licht in diese Nacht des Irrtums, in welche die Welt versunken ist. Nietzsche nennt ihn im Blick darauf den größten Befreier der Menschheit. Voltaires Hauptgegner ist die Kirche. Er wird nicht müde, die Absonderlichkeiten der christlichen Lehre aufzudecken, das gefährliche Bild der heiligen Lügen, von denen die Erde erfüllt ist. Die Kirche zeigt anstelle eines vernünftigen Gottes ein Monstrum, das wir hassen müssen. Gott erschuf die Welt und ertränkte sie dann, nicht um ein reineres Geschlecht hervorzubringen, sondern um sie mit Räubern und Tyrannen zu bevölkern. Voltaire versucht, die gesamte christliche Lehre als Aberglauben zu entlarven. Dieser aber, so sieht er es, hat die gesamte Kirchengeschichte durchherrscht. Der Aberglaube, entstanden im Heidentum und übernommen vom Judentum, hat die christliche Kirche von Anfang an verpestet. Er ist lächerlich und verabscheuenswert, der schlimmste Feind der reinen Verehrung, die wir dem höchsten Wesen schulden. Darum ist es an der Zeit, dass das Ungeheuer des Aberglaubens an die Kette gelegt werde. Er behauptet, dass jeder vernünftige Mensch, jeder Mensch guten Willens, die christliche Sekte mit Abscheu betrachten muss. Am Ende geht er so weit, dass er, selber nicht ganz ohne Fanatismus, jeden seiner Briefe mit dem Kampfruf »Écrasez l'infâme«, vernichtet die Schändliche, unterschreibt. In diesem Sinne nennt er sich selber den großen Umstürzler. Voltaires Kampf gegen das Christentum ist keineswegs der Ausfluss einer prinzipiell irreligiösen Gesinnung oder gar eines ausgesprochenen Atheismus. Diesen bezeichnet er im Gegenteil als gegen die Interessen aller Menschen gerichtet und als ein Monstrum. Er schreibt ausdrücklich: »Ich bin kein Christ, aber nur deswegen nicht, um ihn, den Gott, umso mehr zu lieben.« Er betont die Notwendigkeit, an ein höchstes Wesen zu glauben. In die dabei auftauchenden Fragen wirft er seine ganze Leidenschaft. Was die Menschheit angeht, das muss uns interessieren, weil wir Menschen sind. Die Probleme der Gottheit, der Vorsehung, sie gehen uns an. Der Mensch ist also von Natur aus einer Erkenntnis Gottes fähig. Was aber kann er nach Meinung Voltaires von Gott erfassen und aussagen? Das erste ist, dass es dem Menschen möglich ist, mit Gewissheit zu erkennen, dass es ein solches höchstes Wesen gibt. Voltaire liefert sogar eine Art von Gottesbeweis. Es gibt etwas, also gibt es etwas Ewiges, denn nichts kommt aus dem Nichts. Dieser Gedanke ist eine gesicherte Wahrheit, auf die unser Geist sich verlässt. Aber es sind noch weitere Einsichten in Gottes Dasein möglich, die zwar keine absolute, aber doch eine fast vollkommene Gewissheit besitzen. Jedes Werk, das Mittel und Zweck erkennen lässt, kündet von einem Schöpfer. Also deutet das Weltall, zusammengesetzt aus Kräften und Mitteln, die alle ihren Zweck haben, auf einen allmächtigen, allwissenden Urheber. Das ist eine Wahrscheinlichkeit, der größte Gewissheit zukommt. In diesem Zusammenhang erfindet Voltaire einen Gottesbeweis, wie ihn vordem noch niemand erdacht hat. Ich wundere mich, dass man unter so vielen überstiegenen Beweisen für das Dasein Gottes noch nicht darauf verfallen ist, das Vergnügen als Beweis anzuführen. Das Vergnügen ist etwas Göttliches, und ich bin der Meinung, dass jeder Mann, der guten Tokaja trinkt, der eine schöne Frau küsst, mit einem Wort, der angenehme Empfindungen hat, ein wohltätiges, höchstes Wesen anerkennen muss. Weit hinaus über die allgemeine Skepsis in der Frage nach der Möglichkeit einer Erkenntnis Gottes geht es, wenn Voltaire dessen Verhältnis zur Welt betrachtet. Denn damit bricht in den Gottesgedanken eine verzweifelte Fraglichkeit ein. Sie beschäftigt Voltaire insbesondere nach dem großen Erdbeben von Lissabon. Die Natur ist sehr grausam. Man kann sich kaum vorstellen, wie die Gesetze der Bewegung in der besten aller möglichen Welten solche entsetzlichen Katastrophen bewirken können. Hunderttausende Ameisen, unsere Mitmenschen, werden mit einem Schlag in unserem Ameisenhügel zerschmettert und die Hälfte von ihnen verendet, ohne Zweifel in unbeschreiblicher Agonie, unter den Trümmern, aus denen man sie nicht mehr hervorziehen kann. Was für ein erbärmliches Glücksspiel ist doch das Spiel des menschlichen Daseins. Die Nachricht vom Erdbeben von Lissabon, aber auch eigene Erfahrungen und der geschärfte Blick für die Wirklichkeit stürzen Voltaire in den Zweifel am Weltgeschehen. Schon die Natur macht unendlich viele Fehler. Missgeburten, Pest, Gifte, öde Landstriche. Neben so viel Ordnung, so viel Unordnung, neben solcher Gestaltungskraft, so viel Zerstörung. Von diesem Problem bekomme ich oft Fieber. Im menschlichen Leben steht es nicht anders. Überall gibt es Leiden der Individuen, Stein, Gicht, Verbrechen, Tod und Verdammnis. Das verstehe wer kann. Vor allem taucht hier die Befremdlichkeit des Schmerzes und des Todes auf. Es gibt eine Sintflut von Übeln, in denen wir ertrinken. Auch die Geschichte zeigt fast nur Dunkelheit. Immerzu hat das Verbrechen Erfolg. Die Historie besteht fast nur aus blutrünstigen Szenen. Sie ist eine Kloake von Elend und Grausamkeit, eine fast nie unterbrochene Kette von Drangsalen, ein Haufen von Verbrechen und Dummheiten. Die Welt ist also nicht, wie Leibniz will, die beste aller möglichen Welten, sie ist die schlimmste aller Erdkugeln. Das Glück ist nur ein Traum und der Schmerz allein ist real. Seit 80 Jahren empfinde ich das und weiß nichts anderes, als mich darein zu ergeben und mir zu sagen, dass die Mücken da sind, um von den Spinnen gefressen zu werden, wie die Menschen vom Kummer. Diese Welt ist ein Jammertal. Von diesen Einsichten her wird Voltaire unausweichlich vor die Frage nach dem Sinn des Daseins gestellt. Wäre das Nichts nicht besser als diese Masse Wesen, die geschaffen werden, um sich unaufhörlich wieder aufzulösen? Diese Menge Tiere, geboren und wiedererzeugt, nur um andere zu verschlingen und selbst verschlungen zu werden? Diese Menge gefühlsbegabter Wesen, die zu so vielen schmerzlichen Gefühlen bestimmt sind, und dann wieder diese Menge vernünftiger Wesen, die doch so selten Vernunft annehmen? Was hat das alles für einen Sinn? Seiner Gesamtintention gemäß bringt Voltaire diese Frage in Zusammenhang mit dem Gottesproblem. Kann man an die Güte Gottes glauben, wenn sich doch so viel Sinnloses in der von ihm geschaffenen Welt zeigt? Voltaire macht verzweifelte Versuche, dieses Problem der Rechtfertigung Gottes, der Theodizee, zu lösen. Erst meint er, auch das viele Übel in der Welt lasse sich doch mit der Vorsehung Gottes vereinbaren. Sollten wir Gott wegen eines Fieberanfalls leugnen? Für Gott existiert das Übel nicht, nur für uns. Aber es zeigt sich bald, dass diese Ausflüchte nicht befriedigen können. Und so endet die Frage in der Einsicht in die Rätselhaftigkeit des Tuns Gottes. Ich will nicht untersuchen, ob der große Baumeister der Welten gut ist. Es genügt mir, dass es einen solchen gibt. Doch auch das ist keine Lösung. Daher steht am Ende der Satz, die Frage des Guten und Bösen bleibt ein Chaos, das für den ehrlichen Forscher unentwirrbar ist. So triumphiert am Ende der Skeptizismus über das Wissen der Vernunft. Alles um euch, alles in euch ist ein Rätsel, dessen Lösung zu erraten dem Menschen nicht gegeben ist. Es bleibt nur die Resignation. Manchmal bin ich nahe daran, in Verzweiflung zu versinken, wenn ich bedenke, dass ich nach allem Forschen nicht weiß, woher ich komme, was ich bin, wohin ich gehe, was aus mir werden wird. Was ich alles gesehen und getan habe, darin ist kein Schimmer von Verstand. Nachdem ich recht nachgedacht habe über die 60 Jahre voll Torheiten, die ich erlebt und gemacht habe, kommt es mir vor, als sei die Welt ein Haufen von Eitelkeiten, der einem übel macht. Langeweile und Schaumschlägerei, das ist das Leben. Alt und jung, wir machen nichts als Seifenblasen. Wir sind Luftbälle, die die Hand des Geschicks aufs Geratewohl fortstößt. Wir hüpfen ein paar Mal auf, die einen auf Marmor, die anderen auf Mist. Dann ist es aus für immer. Gelegentlich wandelt sich die Verzweiflung Voltaires angesichts des menschlichen Elends in milde Resignation. Ich bin sehr spät glücklich geworden in dieser Welt, aber endlich bin ich es geworden. Nur wenige werden das von sich sagen können. Nun habe ich erreicht, was ich mein Leben lang wollte: Unabhängigkeit und Ruhe. Aber dann wieder kann er es doch nicht lassen, in die Kämpfe der Zeit einzugreifen, denn ich schreibe, um zu handeln. Darin scheint ihm auch der Sinn des Philosophierens zu liegen. Schelling oder die Verliebtheit in das Absolute. Als Friedrich Wilhelm Joseph Schelling am 20. August 1854 im Alter von fast 80 Jahren stirbt, lässt sein königlicher Freund Maximilian von Bayern auf seinen Grabstein die Worte setzen: dem ersten Denker Deutschlands. 4 Jahre vorher aber schreibt sein grimmigster Gegner, Arthur Schopenhauer, Schelling könne nicht eingelassen werden in die ehrwürdige Gesellschaft der Denker für das Menschengeschlecht. So widersprüchlich redet die Mitwelt über diesen Philosophen. Und diese Zwiespältigkeit der Beurteilung erstreckt sich über die ganze Zeit seines Lebens. Wie wenige andere Denker ist Schelling umstritten und umkämpft, leidenschaftlich verehrt und leidenschaftlich verworfen, geliebt und gehasst zugleich. Wenn ein Denker so umstritten ist wie Schelling, dann ist zu vermuten, dass auch seine Persönlichkeit Spannungen aufweist, die weit entfernt sind von dem ausgeglichenen Temperament, das man den Philosophen gemeinhin zuzusprechen pflegt. In der Tat ist das Wesen Schellings voll von Widersprüchen. Am tiefsten hat wohl Caroline, die Freundin und spätere Gattin Schellings, das Gewaltige und Gewaltsame in seinem Wesen erfasst. Er ist eine echte Urnatur, als Mineral betrachtet echter Granit. Der junge Student tritt im Tübinger Stift in enge Verbindung mit einem Kreis von Freunden, zu dem vorab Hegel und Hölderlin gehören. Später dann, in Jena und Dresden, schließt sich Schelling mit den romantischen Dichtern und Schriftstellern zusammen, mit den Brüdern Schlegel, mit Tieck, mit Novalis, in der gleichen Begeisterung für das anhebende Neue im Bereich des Geistes und im gleichen strömenden Gefühl. Von der Gewalt, die seine Rede über die Zuhörer ausübt, gibt es eine Fülle von Zeugnissen. Steffens schreibt über Schellings Auftreten in der Vorlesung: In den großen, klaren Augen lag eine geistig gebietende Macht. Der Dichter Platen berichtet, nach den Worten Schellings habe manchmal eine Totenstille geherrscht, als hätte die ganze Versammlung den Atem an sich gehalten. Doch diese offene Zuwendung zur Mitwelt kontrastiert wiederum ein melancholischer Hang zur Verschlossenheit. Schelling ist in Gesellschaft oftmals linkisch und schwerfällig. Er sitzt manchmal schweigend dabei, wenn die Freunde sich fröhlich unterhalten. Schiller grämt sich darüber, dass er mit ihm nur zum Kartenspiel und nicht zu wesentlichen Gesprächen komme. Ja, Schelling vergräbt sich zuweilen so ausweglos in die Traurigkeit des Herzens, dass er dem Gedanken an Selbstmord Raum gibt und dass Caroline sich keinen anderen Rat weiß, als Goethe zu bitten, sich seiner anzunehmen. Überdies kann die Zuneigung zu den Freunden plötzlich in schroffe Ablehnung umschlagen. Das erschütterndste Beispiel dafür bietet die frühe Freundschaft mit Hegel, die sich in bittere Feindschaft verwandelt. Schließlich entfremdet sich Schelling so sehr seiner Welt, dass ein Zeitgenosse schreiben kann: Er sendet uns priesterliche Worte eines Anachoreten, voll weisen Tiefsinns, aber ohne Gegenwart, ohne Anklang und Erschütterung. Um das Absolute oder Unbedingte geht es Schelling von Anbeginn an. Im menschlichen und endlichen Ich, das der absolute Ausgangspunkt alles Philosophierens sein soll, entdeckt Schelling ein Moment, das nicht mehr bloß menschlich und endlich ist. Er nennt es das Ewige in uns. Auf einen solchen absoluten Grund im Ich stößt der Mensch, wenn er in sich selbst hinabblickt. Das vermag er, weil ihm über seine sonstigen geistigen und seelischen Möglichkeiten hinaus eine besondere Fähigkeit eignet, die intellektuelle Anschauung. Uns alle nämlich wohnt ein geheimes, wunderbares Vermögen bei, uns aus dem Wechsel der Zeit in unser Innerstes von allem, was von außen her hinzukam, entkleidetes Selbst zurückzuziehen und da unter der Form der Unwandelbarkeit das Ewige in uns anzuschauen. In dieser intellektuellen Anschauung nun, so behauptet Schelling, entdeckt der Mensch, dass das, worauf er im Hinabblicken in den eigenen Grund stößt, mehr ist als er selbst, nämlich das Absolute, das Göttliche selber. Denn was sich da zeigt, ist der Grund nicht nur des menschlichen Ich, sondern zugleich aller anderen Wirklichkeit. Wer daher, wie es ja die Aufgabe der Philosophie ist, die Wirklichkeit im Ganzen begreifen will, der muss sich in deren absoluten Grund versetzen. Schelling fordert, dass die Philosophie die endlichen Gesichtspunkte hinter sich lasse und sich zum Standpunkt des Absoluten erhebe. Der Philosophierende also, der doch ein endlicher Mensch ist, muss alles gleichsam aus dem Blickpunkt Gottes betrachten. Das ist die wahrhaft titanische Aufgabe, die sich der junge Schelling stellt. Mit seiner Wendung zum Absoluten steht Schelling mitten in der Bewegung, die die wachsten Geister seiner Zeit ergriffen hat. Überall regt sich die Sehnsucht nach dem Unendlichen. Überall erneuert sich der alte Gedanke, den zuletzt noch Spinoza gedacht hat, dass alles Getrennte im Grunde eines ist, dass alle Wirklichkeit aus einem einzigen, unerschöpflichen Ursprung kommt, dass es, wie Schelling sagt, kein Wirkliches weder in uns noch außer uns gibt als das Göttliche. Dieses Göttliche aber ist nicht der Gott, den die christliche Lehre verkündet, nicht der Schöpfer, dem die Welt als ein Fremdes gegenübersteht. Es ist das unendliche Leben, das in allem, was ist, als innerstes Prinzip wirksam ist. Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet auch Schelling die Natur. Er entwirft eine Naturphilosophie und setzt sie jener fichtischen Missachtung der Natur entgegen. Darin besteht die zeitgeschichtlich bedeutendste Leistung des frühen Schelling. Seine Naturphilosophie unterscheidet sich freilich grundsätzlich von dem, was man heute darunter versteht. Es geht ihm nicht darum, die Begriffe und Methoden der Naturerfassung auszulegen oder die Ergebnisse der Naturwissenschaften zusammenzufassen. Schelling will vielmehr die Natur als einen einzigen Organismus deuten, in dem alles lebendig ist. Auch das Tote ist unter diesem Aspekt nur ein erloschenes Leben. Vorzüglich wird die innere Lebendigkeit der Natur in den Polaritäten sichtbar, von denen sie überall durchzogen ist. Im anorganischen Gebiet etwa als Widerspiel von Magnetismus und Elektrizität, im Bereich des Organischen als Gegensatz des Männlichen und Weiblichen, im Ganzen der Natur als Widerstreit von Schwere und Licht. In solchen Polaritäten verwirklicht sich die Natur von Produkt zu Produkt als ein großes, lebendiges Werden. Am Ende der Naturphilosophie stellt sich die Frage, worauf denn jenes unablässige Werden letztlich zugeht. Schelling antwortet: auf den Geist zu. Denn das höchste Naturprodukt ist der menschliche Geist. Unter diesem Aspekt lässt sich die Natur im Rückblick als werdender Geist verstehen, als die ursprüngliche, noch bewusstlose Poesie des Geistes. Der Geist selber aber überschreitet die Natur und bringt damit zugleich das, was in dieser angelegt ist, zur Vollendung. Das Entscheidende für Schelling ist, dass beide, Natur und Geist, unter dem absoluten Blickpunkt betrachtet werden. Daraufhin nämlich, dass in ihnen die schaffende Gottheit waltet. Das wird zunächst für die Natur ausgesprochen. In allem Naturgeschehen ist die Gottheit wirksam. Daher ist für Schelling jedes Naturwesen, ein Baum, ein Tier, ja sogar ein Stück Mineral, nicht bloß ein beobachtbares Ding der Außenwelt, sondern zugleich ein Ausdruck des in ihm waltenden göttlichen Lebens. Die Natur ist der verborgene Gott. Doch die Natur ist noch nicht die eigentliche Offenbarung Gottes. Erst die Vernunft ist das vollkommene Gegenbild Gottes. Daher hat der Bereich des Geistes und seiner Geschichte eine Auszeichnung im Hinblick auf die Anwesenheit Gottes in der Wirklichkeit. Die Geschichte als Ganzes ist eine fortgehende, allmählich sich enthüllende Offenbarung des Absoluten. Sie ist ein Epos im Geiste Gottes gedichtet. Durch Natur und Geist hindurch vollzieht sich so der Prozess der Verwirklichung Gottes. Am Ende dieses Geschehens steht für Schelling die Kunst. Seine Kunstphilosophie ist die eigenste und originellste Schöpfung dieses Denkers. Auch die Kunst erblickt Schelling unter dem Gesichtspunkt der werdenden Gottheit. Sie ist eine notwendige, aus dem Absoluten unmittelbar ausfließende Erscheinung. Ja, die einzige und ewige Offenbarung der Gottheit. Und zwar übersteigt sie die beiden anderen Manifestationen des Göttlichen in der Welt, indem in ihr deren getrennte Linien zusammenlaufen. Das Kunstwerk ist die sublimste Tat der menschlichen Freiheit. Insofern ist es das Höchste im Bereich des Geistes. Zugleich aber besitzt es eine stoffliche Gestalt. Insofern hat es auch an der Notwendigkeit der Natur teil. Im Kunstwerk also kommen Natur und Geist, Notwendigkeit und Freiheit zur Versöhnung. In der Kunst gelangt die Gottheit nach dem Durchlaufen ihres gespaltenen Weges wieder zu ihrer Einheit. Die Kunst ist eben deswegen dem Philosophen das Höchste, weil sie ihm das Allerheiligste gleichsam öffnet, wo in ewiger und ursprünglicher Vereinigung gleichsam in einer Flamme brennt, was in der Natur und Geschichte getrennt ist. Wenn so alles Wirkliche als Selbstoffenbarung Gottes verstanden wird, dann wird die Frage unausweichlich, wie denn Gott selber zu denken ist. In der Tat dringt das Denken Schellings unaufhaltsam in diese Fragerichtung vor. Er spürt nun den Geheimnissen des Absoluten selber nach. Anfänglich will er es als ein geistiges Wesen, nämlich als das absolute Ich, begreifen. Nun aber hat sich ihm gezeigt, die Gottheit stellt sich nicht nur im Bereich des Geistes, sondern auch im Gebiet der Natur dar. Dann jedoch ist die Bestimmung Gottes als eines Ich, eines Subjektes, nicht mehr zureichend. Dann muss Gott viel mehr als über den Gegensatz von Natur und Geist, von Ich und Nicht-Ich, von Subjekt und Objekt erhaben gedacht werden. Das ist gemeint, wenn Schelling ihn nun als die totale Indifferenz oder als die absolute Identität bezeichnet. Gott ist der Punkt der Einheit, in dem alle Gegensätze der Wirklichkeit ihren gemeinsamen Ursprung und ihr gemeinsames Ziel haben. Und doch erfahren wir die Dinge als wirklich. Ja, ihre Wirklichkeit ist von der Art, dass es zweifelhaft ist, ob man sie letztlich aus Gott herleiten kann. Es gibt, wie Schelling selber betont, in der Natur auch das Irrationale und Zufällige, die unordentlichen Geburten des Chaos. Es gibt eine innere Selbstzerreißung der Natur. Es gibt im Gebiet des Lebendigen viel dunkle Sucht und Begierde. Es scheint, als ob die Gottheit über einer Welt von Schrecken throne. Auch im Menschen findet sich unterhalb der Helligkeit seines Geistes ein vernunftloser Drang. Das menschliche Dasein ist ein Leben der Widerwärtigkeit und Angst. Selbst die Freiheit, dieses vornehmste Kennzeichen der höheren Natur des Menschen, erwächst aus dem Irrationalen. Alle Persönlichkeit ruht auf einem dunklen Grunde. Ja, der Mensch kann sich sogar gerade in seiner Freiheit wieder den Ursprung wenden, im verwegenen Versuch, sich auf sich selber zu stellen. Immer mehr vergräbt sich Schelling in den letzten Jahrzehnten seines Lebens in die Geheimnisse Gottes und der Welt. Immer näher will er an die Wirklichkeit der Dinge herankommen, immer eindringlicher aber will er zugleich eben dieses Wirkliche als Selbstoffenbarung Gottes, als Wirkung seines freien und unbegreiflichen Tuns verstehen. Doch er kommt nicht mehr dazu, seine weit gespannten Entwürfe zu veröffentlichen. Sein Wort verhallt fast ungehört in seiner Zeit. Die völlige Versenkung der Gedanken in Gott als die Tiefe der Welt bestimmt das Denken Schellings bis zu seinem Tode. Was diese leidenschaftliche Liebe zum Absoluten an Entsagung für den Philosophierenden mit sich bringt, spricht Schelling einmal selber aus. Nur derjenige ist auf den Grund seiner selbst gekommen und hat die ganze Tiefe des Lebens erkannt, der einmal alles verlassen hatte und selbst von allem verlassen war, dem alles versank und der mit dem Unendlichen sich allein gesehen. Ein großer Schritt, den Platon mit dem Tode verglichen. Was Dante an der Pforte des Infernum geschrieben sein lässt, dies ist in einem anderen Sinn auch vor den Eingang zur Philosophie zu schreiben. Lasst alle Hoffnung fahren, die ihr eingeht. Wer wahrhaft philosophieren will, muss aller Hoffnung, alles Verlangens, aller Sehnsucht los sein. Er muss nichts wollen, nichts wissen, sich ganz bloß und arm fühlen, alles dahingeben, um alles zu gewinnen. Schwer ist dieser Schritt, schwer, gleichsam noch vom letzten Ufer zu scheiden. Kierkegaard oder der Spion Gottes. Mancher Philosoph ist durch Frauengeschichten aus seiner Bahn geworfen worden. Seltener ist es, dass einer durch eine Frau überhaupt erst auf seine Bahn gerät. Und dies nicht durch eine bedeutende Dame von Welt, sondern durch ein einfaches Bürgermädchen von ganzen 15 Jahren. Eben das widerfährt Søren Kierkegaard. Denn ohne Regine Olsen wäre er nicht geworden, was er geworden ist, und hätte er nicht geschrieben, was er geschrieben hat. Es ist Liebe auf den ersten Blick, was den 24-jährigen Kierkegaard zu dem kleinen Mädchen hinzieht. Sofort auch fasst er den Entschluss, Regine zu heiraten. 3 Jahre später verlobt er sich mit ihr. Damit aber beginnt erst das Problem. Denn nun, ein wenig spät, überlegt sich Kierkegaard, ob er überhaupt das Recht habe, eine Frau an sich zu binden. Nach seinem strengen Begriff von der Ehe gehört zu dieser eine absolute Offenheit der Partner gegeneinander. Doch dazu fühlt er sich außerstande. Es gibt Dinge, die er, wie er meint, verschweigen muss. Je mehr er darüber nachdenkt, umso fragwürdiger wird ihm die Möglichkeit einer Ehe für einen Menschen, wie er es ist. Und nun beginnt ein schreckliches Schauspiel. Kierkegaard will, dass die Braut von sich aus die Verlobung auflöse, und er sieht dazu keinen anderen Weg, als sich selber so abscheulich und verworfen darzustellen, dass Regine ihn schließlich verstoße. Aus dem Verhältnis als ein Schurke, wenn möglich als ein Erzschurke hervorzugehen, war das Einzige, was zu tun war, um sie wieder freizumachen. Am Ende kommt es zu einer makabren Szene. Sie fragte mich, willst du nie heiraten? Ich entgegnete, doch in 10 Jahren, wenn ich mich ausgetobt habe, dann muss ich ein junges Blut haben, um mich zu verjüngen. Dass dem armen Mädchen darüber fast das Herz bricht, ist kein Wunder. Aber auch Kierkegaard ist verstört. Seltsamerweise hofft er trotz des Bruches auf einer neuen Basis doch noch eine Beziehung zu Regine aufrechterhalten zu können. Sorgsam notiert er in seinem Tagebuch jede Begegnung mit ihr, wie sie in dem kleinen Kopenhagen auf der Straße oder in der Kirche nicht zu vermeiden ist. Er stellt unendliche Reflexionen darüber an, ob sie ihn angeschaut, ob sie gelächelt habe, ob sie stehen geblieben sei. Aber er wagt nicht, Regine anzureden. Schließlich erfährt er aus der Zeitung, dass sie sich mit einem anderen verlobt habe. Nun ist die Verzweiflung Kierkegaards groß. In seinem Tagebuch wirft er der ehemaligen Braut sogar Treulosigkeit vor. Und doch gibt er auch jetzt noch nicht die Hoffnung auf. Bis zu seinem Tode bildet das Verhältnis zu Regine in seinen Tagebüchern und in seinen Schriften eines der Hauptthemen selbstquälerischer Überlegungen. Was hindert Kierkegaard eigentlich an der radikalen Offenheit, die er für die Möglichkeit einer Ehe verlangt? Zunächst etwas recht Harmloses, dass er einmal ein öffentliches Haus besucht hat, freilich ohne intimen Kontakt mit den dort ansässigen Damen, die ihn nur auslachen. Diese Verfehlung aber ist für Kierkegaard ein Zeichen für Tieferes, dass er und seine ganze Familie unter einem schweren Verhängnis stehen. Dieses soll schon vom Vater herrühren, denn auch dieser hat eine sexuelle Entgleisung begangen und sich zeitlebens darüber Skrupel gemacht, obgleich er das Mädchen, die spätere Mutter Kierkegaards, geheiratet hat. Aber noch mehr, der Vater bekennt in einer Stunde der Trunkenheit, dass er in seiner Jugend Gott verflucht habe. Kierkegaard stellt das in seinem Tagebuch so dar. Das Entsetzliche mit dem Manne, der einstmals als kleiner Junge, da er auf der jütischen Heide die Schafe hütete, viel Schlimmes erduldete, hungerte und elend war, sich auf einen Hügel stellte und Gott verfluchte. Und dieser Mann war nicht imstande, es zu vergessen, als er 82 Jahre alt war. Kierkegaard ist überzeugt, von diesem Ereignis her laste auf der ganzen Familie, auch auf ihm, ein unaufhebbarer Fluch. Dass Kierkegaard diese Geschehnisse so fürchterlich ernst nimmt, rührt daher, dass der grundlegende Wesenszug in seinem Charakter die Schwermut ist. Ich bin ein Mensch, der von Kind auf in die elendeste Schwermut gefallen ist. Das ganze Dasein ängstet mich, von der kleinsten Mücke bis zu den Geheimnissen der Inkarnation. Es ist mir alles unerklärlich, am meisten ich selbst. Diese Schwermut resultiert aus einem ungewöhnlichen Grad von Selbstbezogenheit. Immer geht es Kierkegaard darum, zu ergründen, wo in der Unbegreiflichkeit seines Wesens ein Sinn liegen könne. Doch findet Kierkegaard einen Ausweg aus seiner Schwermut in der dichterischen, philosophischen und theologischen Produktion. Unaufhörlich strömen ihm die Gedanken zu und verlangen nach Ausdruck. Er verfasst eine Fülle von Schriften, in denen er seine persönliche Problematik verarbeitet und objektiviert und die daher auch als Selbstbekenntnisse gelten können. Sie heißen Entweder oder Stadien auf dem Lebensweg oder Philosophische Brocken oder Der Begriff der Angst oder Furcht und Zittern oder Die Krankheit zum Tode oder Einübung im Christentum. Dass Kierkegaard in seinen Werken mit Polemik nicht spart, zieht ihm eine Fülle von Gegnerschaft zu. Der durchschnittliche Verstand der Zeitgenossen wird angegriffen und er reagiert auf seine Weise mit Schmähungen. In einem stadtbekannten satirischen Blatt erscheint Kierkegaard immer wieder in bösartigen Karikaturen. Mit seiner extravaganten Kleidung, mit seinen dünnen Beinen, mit seinen ungleichen Hosenbeinen, hervorgerufen durch eine Verkrümmung des Rückgrates, ja sogar wie er auf den Schultern seines Mädchens reitet. Kierkegaard ist aufs Tiefste verletzt. Und doch findet er, verspottet zu werden, sei das notwendige Schicksal dessen, der seiner Zeit etwas Besonderes zu sagen hat. Er nimmt es auf sich, der Märtyrer des Gelächters zu sein. Aber noch mehr, wie Kierkegaard im Gange seiner Überlegungen dazu gelangt, sich auf das wahre Wesen der christlichen Existenz zu besinnen, gerät er in eine scharfe Auseinandersetzung mit der offiziellen Kirche. Er wirft ihr Verrat am Christentum vor. In einer Reihe von äußerst aggressiven Flugschriften sagt er der Kirche und vor allem ihren Bischöfen den Kampf an. Darüber stirbt er 1855 mit 42 Jahren. Aus dem in Schwermut und Reflexion umgepflügten Boden erwächst, was Kierkegaard als wesentliches Wort zu sagen hat. Alles wesentliche Erkennen betrifft die Existenz. So wird Kierkegaard im Nachsinnen über den Menschen ein existenzieller Denker. Daher kommt es, dass er erst in einer Zeit, in der der Mensch in umfassendem Sinne sich selber rätselhaft wird, also im 20. Jahrhundert, zu seiner vollen Wirksamkeit gelangt. In der Theologie ebenso wie in der Philosophie. Für jene braucht man nur auf Barth und Bultmann, für diese auf Jaspers und Heidegger zu verweisen. Die Konzentration auf die Frage nach dem Menschen hat bedeutsame Konsequenzen für die philosophische Grundüberzeugung Kierkegaards. Ihr entspringt der oft zitierte und fast ebenso oft missverstandene Satz: Die Subjektivität ist die Wahrheit. Damit soll nicht gesagt sein, alles ist nur subjektiv, alles ist bloß relativ auf den Menschen, es gibt keine objektive Wahrheit. Ein derartiges Verständnis, wie es dem landläufigen Relativismus entspricht, weist Kierkegaard weit von sich. Wenn er immerzu wiederholt, die Subjektivität sei die Wahrheit, dann will er damit sagen, ob etwas Wahrheit für den Menschen werden kann, hängt davon ab, ob er es mit voller Leidenschaft als eine persönliche Wahrheit ergreifen kann. Eine Wahrheit zu erwerben hat keinen Sinn, wenn sie die Existenz nicht berührt und verwandelt. Doch was ist die menschliche Existenz, der Kierkegaard so leidenschaftlich nachforscht? Als existenzieller Denker muss er den Begriff des Menschen aus der Selbsterfahrung gewinnen. Diese aber ist für ihn die Erfahrung der Fremdheit zur Welt und zu sich selber, der inneren Zerrissenheit, der abgründigen Angst, der Verzweiflung. All das begreift Kierkegaard nicht nur als sein persönliches Schicksal, sondern auch und vornehmlich als die Grundsituation des Menschen. Dieser lebt unausweichlich in der Angst und in der Verzweiflung, als der Krankheit zum Tode. Das aber gilt es in voller Ehrlichkeit auszuhalten. Vom Gedanken der menschlichen Freiheit aus entwickelt Kierkegaard seine bedeutsame Lehre von den Existenzmöglichkeiten, den Stadien auf dem Lebensweg. Im ersten, dem ästhetischen Stadium, befindet sich der Mensch dann, wenn er es dabei bewenden lässt, eine Fülle von Möglichkeiten zu haben, ohne von ihnen wahrhaft Gebrauch zu machen. Er verhält sich bloß anschauend und genießend, nicht aber tätig und darum auch nicht verantwortlich. Er erschöpft sich im unverbindlichen Experimentieren mit den Möglichkeiten, in der Jagd nach dem Interessanten und Zerstreuenden. Doch wer in dieser Weise bloß ästhetisch lebt, der verfällt der Daseinslehre und bleibt im wesentlichen Sinne unwirklich. Doch mit all dem ist noch nicht das Innerste des Denkens Kierkegaards getroffen. Auch der Versuch, sich selber ethisch in die Hand zu nehmen, endet in der Verzweiflung. Der Mensch entdeckt zuletzt, dass er nicht aus sich selber heraus wahrhaft er selbst werden kann. Diese Ohnmacht ist das tiefste Zeichen seiner Endlichkeit. Wer wie Kierkegaard unablässig dem Rätsel des Daseins nachsinnt, muss schließlich einsehen, das Sein des Menschen ist in sich selber nichtig. Aus der äußersten Verzweiflung darüber kann der Mensch nur dann einen Ausweg finden, wenn sich ihm, ohne sein Zutun, eine neue Möglichkeit öffnet. In dieser erfährt er, dass er nicht bloße Endlichkeit ist, sondern ein wunderliches Gespinst, gewoben aus Endlichkeit und Unendlichkeit. Das Endliche in seinem Wesen ist es, das ihn in den Wirbel des irdischen Daseins wirft und darin festhält. Kierkegaard kann schließlich sagen, es kommt darauf an, dass einer es war, ganz er selbst, ein einzelner Mensch, dieser bestimmte einzelne Mensch zu sein. Allein vor Gott, allein in dieser ungeheuren Anstrengung und mit dieser ungeheuren Verantwortung. Dass Kierkegaard in unendlichen geistigen und seelischen Mühsalen diesen Standort erreicht, bewirkt es, dass er in all den Anfechtungen seines schwermütigen Wesens endlich Trost findet. Er entdeckt, es gehört zum Wesen einer so tiefen Schwermut, wie sie ihm eigen ist, dass sie nicht im Bereich des Endlichen, auch und vor allem nicht im Umgang mit Menschen behoben werden kann. Nur wenn sie sich im Unendlichen gründet, kommt sie zur Ruhe. Mit seiner Forderung einer unbedingten Gründung des Menschen im Ewigen ist Kierkegaard fremd in seiner Zeit, diesem Jahrhundert des Glaubens an den Fortschritt des Menschengeschlechts, an die Vernunft in der Geschichte, wie Hegel sie verkündet. Weil er tiefer sieht als die Mehrzahl seiner Zeitgenossen, wird er zu einer bitteren Kritik an seiner Gegenwart gedrängt. Sie macht sich in grimmigen Tagebuchnotizen und in leidenschaftlichen Invektiven in seinen Schriften laut. Ganz Europa scheint einem totalen Bankrott entgegenzugehen. Die Sucht nach der unaufhörlichen Reflexion, die zweideutig das Handeln verhindert, bringt, wie Kierkegaard es sieht, den Menschen in eine tödliche Gefahr. Wenn keiner mehr etwas entscheidet und in solcher Wahl er selber wird, dann unterscheidet sich auch keiner mehr im tieferen Sinne von den anderen. Eine öde Nivellierung greift Platz. Das Miteinander der Menschen wird zum Publikum, zur ungreifbaren, anonymen Öffentlichkeit. Deren Charakteristikum ist das Geschwätz. Jedes verantwortliche Reden geht im Gerede unter. Keiner entscheidet mehr selber. Man begnügt sich damit, Komitees und Komitees aufzustellen. Zuletzt endet es damit, dass das ganze Zeitalter zum Komitee wird. Aber die Menge ist die Unwahrheit. Mit der Forderung, der Einzelne zu werden, wendet sich Kierkegaard insbesondere gegen die Christenheit seiner Zeit, die immer mehr eine Angelegenheit der Vielen geworden ist. Dass man der Meinung ist, man sei ohne weiteres nur aufgrund des Taufscheines ein Christ, verkehrt den Ernst des Christentums in ein leichtfertiges Spiel. Für Kierkegaard ergibt sich aus dieser Einsicht die Aufgabe, dem Scheinchristentum gegenüber das wahre Christsein mit aller Eindringlichkeit vor Augen zu stellen. Christ zu sein ist ihm nicht eine Sache der Menge, sondern der Einzelnen, die in unbedingter Leidenschaft um ihre ewige Seligkeit bekümmert sind. Sie ergreifen den Glauben, der nichts Selbstverständliches, sondern ein Wagnis ist, weil er sich auf ein Paradox gründet, dass nämlich das Ewige zeitlich geworden ist. Der Glaube kann darum nur im Sprung erreicht werden, der alles natürliche Verstehen hinter sich lässt. Glauben bedeutet, den Verstand verlieren, um Gott zu gewinnen. Mit dieser Überzeugung greift Kierkegaard, der Einzelne, die Staatskirche seines Landes schonungslos an. Es gilt gleichsam mit einem verzweifelten Schritt, die Lunte an die bestehende Christenheit zu legen. Von daher kommt Kierkegaard schließlich zur tiefsten Deutung des Sinnes seiner schwermütigen Existenz. Er versteht sich nun so, dass Gott gerade einen solchen schwermütigen Menschen, einen solchen Abgesonderten, gebraucht habe, um in der Zeit des verweltlichten Christentums den Ernst der christlichen Botschaft wieder zu verkündigen. Ich bin wie ein Spion im Dienste des Höchsten. Ich habe auszuspionieren, wie sich mit dem Erkennen das Existieren und mit dem Christentum die Christenheit reime. Mein Leben ist ein großes, andern unbekanntes und unverständliches Leiden. Alles sah aus wie Stolz und Eitelkeit, war es aber nicht. Ich hatte meinen Pfahl im Fleisch. Darum verheiratete ich mich nicht und konnte in kein Amt eintreten. Stattdessen wurde ich die Ausnahme. Am Tage ging es in Arbeit und Anspannung und am Abend wurde ich beiseite gelegt. Das war die Ausnahme. Aber am Ende heißt es auch wieder, es ist doch ein Glück für mich, dass ich so schwermütig war. Heidegger oder die Sage vom Sein. Wer einen Denker verstehen will, tut gut daran, auch die Welt zu bedenken, aus der er stammt. Das ist bei Martin Heidegger von besonderem Gewicht. Seine Herkunft begleitet ihn sein Leben lang. Er kommt aus dem alemannischen Raum, ist 1889 in Meßkirch geboren. Er bringt sein Leben fast ohne Ausnahme im Schwarzwald oder zu dessen Füßen in Freiburg zu. Oben am Hang des Feldberges besitzt er eine Hütte, kärglich ausgestattet mit Holzbänken und Betten von spartanischer Einfachheit. Das Wasser muss man aus einem nahegelegenen Brunnen schöpfen. Auf der Bank vor der Hütte sitzt Heidegger oft lange und betrachtet die Weite der Berge und das schweigende Ziehen der Wolken, indes in ihm die Gedanken reifen. Oder er unterhält sich im Wirtschäftle mit den benachbarten Bauern über deren Dinge, in der tropfenden Weise des Gesprächs, die den Menschen dieses Landstrichs eigen ist. Doch das Alemannische zeigt sich nicht nur in Heideggers Hang zu Landschaft und Menschen des Schwarzwaldes. Es kommt auch in seiner geistigen Wesensart zum Vorschein. Dem schweren, bedächtigen Denken, dem grüblerischen Tiefsinn, der Einsamkeit, die ihn umgibt, der leisen Schwermut, die von ihm ausgeht. Auch das Äußere dieses Mannes hat etwas Bäurisches an sich. Man erzählt sich, ein Wiener Philosoph habe einmal einen Vortrag über Heidegger gehalten und nachher geäußert, er habe offensichtlich klar genug gesprochen, denn ein Bäuerlein in der ersten Reihe habe ihn die ganze Zeit über Verständnis innig angeschaut. Am Ende habe sich herausgestellt, das Bäuerlein war Heidegger. Das mag eine Legende sein, aber wenn man auf Fotografien sieht, wie Heidegger, nicht groß von Gestalt, in einem nach folkloristischen Ideen der Jugendbewegung entworfenen Anzug mit der Zipfelmütze auf dem Kopf über die bergigen Wiesen stapft, dann spürt man unmittelbar etwas von der Erdverbundenheit dieses Philosophen. Sie auch veranlasst ihn, zweimal einen ehrenvollen Ruf an die Berliner Universität auszuschlagen. Er scheut den Lärm und den Kulturbetrieb der Großstadt und will lieber in dem einstmals stillen Freiburg bleiben oder auf dem Feldweg gehen, dessen Zuspruch er in einer besinnlichen Schrift beschreibt. Wenn Heidegger Vorlesungen oder Vorträge hält, ist jeder Hörsaal zu klein. In seinen Seminaren lernen die Schüler die Anstrengung eines Denkens kennen, das immer bei der Sache bleibt, keinem Problem ausweicht und jede voreilige Antwort verschmäht. So wirkt Heidegger schon in jungen Jahren als Dozent in Freiburg, dann als Professor der Philosophie in Marburg und wieder in Freiburg. Vor allem in seiner früheren Zeit kümmert er sich intensiv um seine Studenten, die zu einem großen Teil heute die Lehrstühle der Philosophie, aber auch der Theologie und anderer Wissenschaften einnehmen. Sie erinnern sich auch an manches Fest im Hause Heidegger, mit Lampionumzug durch den Garten und mit Volksliedergesang, aber auch mit tiefdringenden Diskussionen. Heidegger ist der Auffassung, der Gedanke dürfe nicht rein bei sich selbst bleiben, sondern er müsse verwandelnd in die Existenz eingreifen. Sowohl in die private wie in die öffentliche. Das führt zu einer großen Lebendigkeit seines Denkens. Das bringt ihn aber auch dazu, dass er für eine kurze Zeit meint, im Nationalsozialismus sei sein Gedanke vom heroischen Ausstehen des auf den Tod zugehenden Daseins verwirklicht. Er büßt um dieses Irrtums willen sein Lehramt ein und hält sich von da an von der aktuellen Politik fern. In späteren Jahren zieht er sich fast völlig von der Öffentlichkeit zurück und tritt nur noch in esoterischen Kreisen auf, aber auch da noch immer Zeugnis ablegend von der Kraft und Tiefe seines Denkens. Heideggers philosophische Wirksamkeit hat zwei Höhepunkte. Einmal um die 20er Jahre, sodann in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Die erste Periode wird durch das Erscheinen von »Sein und Zeit« eingeleitet, eines Buches, das, obwohl nur in seiner ersten Hälfte herausgegeben, doch wie ein Blitz in die philosophische Landschaft einschlägt. Für Heidegger bedeutet es den Durchbruch zu seinem eigensten Denken, zu dem er sich, herkommend von der katholischen Theologie und vom Neukantianismus, emporarbeitet, nicht ohne Einfluss des großen Phänomenologen Edmund Husserl, dem das Buch auch gewidmet ist. In Sein und Zeit liegt Heidegger daran, das, was Platon die Gigantenschlacht um das Sein genannt hat, neu zu entfachen. Die zentrale Frage lautet: Was ist der Sinn von Sein? Was meinen wir, wenn wir das Wort ist aussprechen, wenn wir also sagen, der Baum ist, der Mensch ist, Gott ist? Diese Frage scheint zunächst ein abstraktes Problem einer bestimmten philosophischen Disziplin, der Ontologie, zu sein. Geht man ihr aber nach, dann führt sie in die Tiefe der Gründe und Abgründe des Denkens. Mit der Frage nach dem Sein wagen wir uns an den Rand der völligen Dunkelheit. Wie nun kann diese Frage in Gang gebracht werden? Und weiter, wo wird dem Menschen das Sein zugänglich, nachdem er fragt? Heidegger antwortet, im Seinsverständnis. Darin also, dass der Mensch immer schon irgendwie versteht, was Sein bedeutet. Dieses Seinsverständnis drückt sich in der Sprache aus, aber auch im alltäglichen zu tun haben mit den Dingen und im Umgang mit den Mitmenschen. In dieser Konzeption besitzt der Mensch vor allem anderen Seienden die Auszeichnung, dass sich durch ihn hindurch die Welt, die ohne sein Eingreifen verschlossen bliebe, auftut, dass sie geschaut, erkannt, gefühlt wird. Durch seinen Einbruch in das Ganze des Seienden geschieht es, dass dieses offenbar wird. Das nennt Heidegger die Transzendenz des menschlichen Daseins. Dieser Ausdruck meint nicht, dass der Mensch sich auf ein übersinnliches Wesen oder auf eine übersinnliche Welt bezöge. Im Sprachgebrauch Heideggers will Transzendenz vielmehr besagen, dass der Mensch alles Seiende immer schon im Hinblick auf das Sein überstiegen hat, das gleichsam den Horizont alles Verstehens, Fühlens und Erkennens bildet. Das Gleiche bedeutet für Heidegger der Ausdruck Existenz. Existenz besagt, der Mensch ist wirklich in der Weise des Existierens, des Existere, des Hinausstehens aus sich selbst, nämlich des Hinausstehens in das immer schon verstandene Sein. In der genaueren Auslegung des In-der-Welt-Seins als Existenz geht Heidegger von der alltäglichen Situation des Menschen aus. Dieser ist zunächst und zumeist nicht bei sich selber, sondern an die Welt verfallen. Er ist nicht er selbst, sondern das, was man ist. Er ist an das Man ausgeliefert. Doch seine Aufgabe ist es, aus dieser Verstrickung herauszufinden und in Wahrheit er selbst zu werden. Das wird ihm in gewissen Grundstimmungen deutlich, die ihm kundtun, wie es im Grunde mit ihm steht und die ihn dadurch aus seinem unreflektierten Dahinleben und aus seinen Illusionen herausreißen. Doch Heidegger geht es nicht bloß um die Schilderung der menschlichen Situation. Er fragt, was die dargestellten Existenzverhältnisse für die Frage nach dem Wesen des Menschen bedeuten. Als die Grundstruktur des menschlichen Daseins arbeitet er die Zeitlichkeit heraus. Das führt zu einer neuen Deutung des viel diskutierten Phänomens der Zeit. Diese ist nicht ein Schema, in dem Abläufe stattfinden. Sie ist überhaupt ursprünglich nichts Objektives. Sie ist vielmehr eigentlich und wesentlich die Zeitlichkeit des menschlichen Daseins. In seinem Tod vorlaufend, aber auch in jedem alltäglichen Tun, ist der Mensch sich vorweg. Er lässt seine Zukunft auf sich zukommen und sein gegenwärtiges Dasein bestimmen. Und zwar so, dass er sich auf seine zukünftigen Möglichkeiten hin entwirft. Zugleich ist der Mensch in jedem Augenblick von seiner Gewesenheit bestimmt und durchherrscht. Er ist in sein konkretes Dasein geworfen, ohne eigenes Zutun. Das macht sein Schonsein in aus. Schließlich ist er gegenwärtig, indem er ständig Seiendes, das ihn umgibt, vergegenwärtigt. Zu seinem Wesen gehört das Sein bei. Diese drei Momente also, das sich vorweg, das Schonsein in und das Sein bei, machen die spezifische Zeitlichkeit des menschlichen Daseins aus. Eine wesentliche Einsicht auf diesem Denkwege ist, wenn es um das Sein geht, dann kann nur noch am Rande von Menschen die Rede sein. Heidegger spricht diesem daher die zentrale Stellung ab, die er im neuzeitlichen Subjektivismus und im modernen Existenzialismus erlangt hat. Auch die Technik, die die Gegenwart wesenhaft kennzeichnet, ist von daher gesehen ein Irrweg. Sie ist der letzte Triumph der Subjektivität, weil sich in ihr und durch sie der Mensch selbstherrlich der Welt bemächtigt. Vom Menschen aber darf, wie der späte Heidegger behauptet, nicht als von einem autonomen Wesen, sondern nur im Zusammenhang mit dem Sein geredet werden. Er ist diesem untertänig. Alles kommt auf das Sein an. Dass es den Menschen gibt, ist nicht um dieses selber willen, sondern nur um des Seins willen von Bedeutung. Nur darum, weil und sofern sich durch den Menschen hindurch das Offenbarwerden des Seins vollziehen kann. Doch was ist dieses Sein, auf das Heidegger so vielfältig hindeutet? Er spricht von ihm oftmals in fast mythischen Worten. Doch das Sein, was ist das Sein? Es ist es selbst. Dies zu erfahren und zu sagen, muss das künftige Denken lernen. Damit aber wird nur noch dunkler, was Heidegger mit dem Sein meint. Will man gleichwohl eine Verdeutlichung versuchen, dann muss man vor allem beachten, dass er es ausdrücklich abweist, unter dem Sein einen Gott oder einen Weltgrund zu verstehen. Noch mehr, das Sein ist für ihn überhaupt nichts Seiendes. Man darf es sich auf keine Weise gegenständlich denken. Darauf legt Heidegger größten Wert. Man muss, behauptet er, vor allem anderen den Unterschied zwischen dem Sein und dem Seienden bedenken, die ontologische Differenz, die Zwiefalt von Sein und Seiendem. Damit ist Heidegger jedoch noch nicht beim Sein angelangt, dem doch sein eigentliches Bemühen gilt. Die Frage ist daher, ob das Nichts das Letzte ist, was der Mensch erfahren kann, und ob demgemäß ein durchgängiger Nihilismus die wahre Denkweise sein soll. Heidegger verneint diese Frage. Der Nihilismus, so wenig er als Geschick des abendländischen Menschen geleugnet werden kann, ist doch kein dauernder Aufenthaltsort des Menschen. Das ergibt sich aus dem Wesen des Nichts selber. Es ist nur der Schleier des Seins. So muss also die Frage weiter dringen, sie muss zusehen, ob sie hinter dem Nichts das Sein selber erblicken kann. Das Sein nun hat für Heidegger dieselbe Grundstruktur wie das Nichts. Es ist ein Geschehen, ein Grundgeschehenes, ein Ereignis. Es ist also ebenso wie jenes verbal zu verstehen. Es ist wie schon das übergreifende Geschehen, in dem das Seiende und der Mensch offenbar werden. Sein ist geschehende Unverborgenheit. Deshalb zeigt sich ihm das Sein vornehmlich in der Erschütterung alles Seienden und in der Heimatlosigkeit. Das manifestiert sich vor allem in dem Geschick, das als das entfremdende Wesen der Technik über den heutigen Menschen hereingebrochen, ja, das vom Sein her diesem zugeschickt ist. In unserer Zeit ist das Sein selber fast vergessen. Die Gegenwart ist die Zeit der Seinsvergessenheit, der Seinsverlassenheit. Eben darum ist sie die Zeit des Nihilismus, denn diese ist die Geschichte des Ausbleibens des Seins. Doch auch dieses gegenwärtige Seinsgeschick der äußersten Seinsvergessenheit kann überwunden werden. Allerdings nicht durch den Menschen und durch dessen Zutun. Nötig ist, dass das Sein sich von sich selber her erneut dem Menschen, der in der Irre geht, zuwende und dass so eine neue Erfahrung des Seins möglich werde. Das ist Heideggers Hoffnung für die Zukunft. Für den Augenblick aber bleibt es dabei, dass der Mensch das Horchen auf den Anruf des Seins nicht versäume und dass er wieder erfahre, dass er der Hirt des Seins ist. Er muss dem Sein zur Sprache verhelfen. Er muss die Sage vom Sein laut werden lassen. Das ist seine höchste Aufgabe. Darin findet er seine wesenhafte Würde. Aber wiederum, dass das gelinge, liegt letztlich nicht am Menschen. Die Ankunft des Seins beruht im Geschick des Seins. Geschieht das in allem Ernste, dann, so meint Heidegger, wird es auch möglich, dass die Nacht der Gottesferne, in der die Gegenwart lebt, überwunden werde. Dann kann es geschehen, dass ein neuer Gott im Lichte des Seins erscheint. Wenn der Mensch in die Nähe zum Sein gelangt, dann kommt er dahin, wo sich die Entscheidung vollzieht, ob und wie der Gott und die Götter sich versagen und die Nacht bleibt. Ob und wie im Aufgang des Heiligen ein Erscheinen des Gottes und der Götter neu beginnen kann. Doch das ist wiederum die Sache nicht des Menschen, sondern des Seins selber. Darüber zu sprechen gehört freilich nicht mehr zu den Möglichkeiten eines Philosophierens im traditionellen Sinne. Heidegger ist sich dessen bewusst. Das künftige Denken ist nicht mehr Philosophie. Es ist auf dem Abstieg in die Armut seines vorläufigen Wesens. Das Denken sammelt die Sprache in das einfache Sagen. Für den Menschen aber kommt es im gegenwärtigen Augenblick darauf an, dass er die Geduld lerne, im Namenlosen zu existieren. Jaspers oder das fruchtbare Scheitern. Wenn jemand, der nicht zu den engsten Vertrauten gehörte, bei Karl Jaspers zum Besuch vorgelassen wurde, dann empfing ihn dieser hoch aufgerichtet in einem Sessel sitzend, vergleichbar einem Fürsten, der sich von seinem Thron herab huldvoll dem Untertan zuneigt. In dieser Haltung belehrte er sein Gegenüber über Gott, den Menschen und die Welt. Das geschah ein wenig herablassend, nicht ohne Güte, aber doch in einer merklichen Distanz. Die Gegenäußerungen des Besuchers hörte sich Jaspers höflich an, um dann nach einem verbindlich zustimmenden oder schroff abwehrenden Zwischensatz in seinen eigenen Darlegungen fortzufahren. Dieses leicht zeremonielle Spiel hatte etwas von hoher Würde, aber auch von erkältender Fremdheit an sich. Die geschilderte Szene entspricht einer Grundstimmung, die Jaspers Zeit seines Lebens beherrscht hat. Dem Gefühl der Einsamkeit und der nur schwer zu durchbrechenden Distanz zu Menschen, ja einer Ängstlichkeit vor aller Berührung mit der Welt. Er hat es selber oft ausgesprochen, wie er in seiner Schulzeit, aber auch noch in den Studienjahren, die Empfindung hatte, allein zu sein und wie es ihm nur bei wenigen Menschen gelang, die ersehnte Kommunikation herzustellen. Auch später hatte er seine Schwierigkeiten mit den Menschen, allzu oft kam es zum Bruch gerade mit den nächsten Freunden. An dieser Einsamkeit trug wesentlich eine Krankheit Schuld, die ihn von früh an begleitete und ihn weitgehend auf sich selber verwies. Sie verbot ihm Wandern, Reiten, Tanzen und Schwimmen. Nur das Billard war ihm erlaubt. Diese Krankheit auch schrieb ihm eine pedantische Tageseinteilung vor. Doch war es nicht sie allein, die ihn in die Einsamkeit trieb. Er selber deutet es so, dass er in die Distanz zu den Mitmenschen geriet, weil er nicht willens und nicht fähig war, das übliche gesellschaftliche Leben mitzumachen. Nie hat er eine Gesellschaft besucht, es sei denn aus dienstlichen Gründen. Von seiner Basler Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg weiß man, dass er in 20 Jahren nur einmal ein Kino und einmal ein Theater besuchte. Beide Male lediglich aus dem Grunde, weil Schüler von ihm in den dargebotenen Stücken mitwirkten, denen er seine Treue und seinen Respekt bekunden wollte. Nie hat er außer der Professur ein öffentliches oder akademisches Amt bekleidet. Nie hat er zu seinen Kollegen ein engeres Verhältnis gewonnen, ganz zu schweigen von seinem begreiflichen Abscheu vor Philosophenkongressen. In seinen letzten Jahren, als er in erregenden Schriften oft in der Attitüde des Moralpredigers in die politische Diskussion eingriff, wurde es noch einsamer um ihn. Von links bis rechts erntete er fast nur Ablehnung. So könnte man die Haltung von Jaspers zu seiner Mitwelt als eine Mischung aus Erzieherattitüde und Prophetentum bezeichnen. Wo er ging und stand, lehrte er. So war denn auch die Aufnahme seiner Äußerungen in der Öffentlichkeit zwiespältig. Teils war man von seinen Offenbarungen ergriffen, teils sprach man, wie etwa Karl Barth, vom Jasperle-Theater oder vom Verführer der Jugend. Einstein gar nannte seine Philosophie das Gefasel eines Trunkenen. Doch damit hat man Jaspers Unrecht getan. Aus seinen persönlichen Problemen erwächst, was Jaspers philosophisch zu sagen hat. Denn bei ihm entspringt, wie bei wenigen Philosophen, das Denken unmittelbar aus dem Existieren. Er macht sein ganzes Leben zum Dienst am Gedanken. Darum auch hat er es durchgängig mit dem Problem des Menschen zu tun. Schon früh schreibt er, »Mein Gebiet ist der Mensch, zu nichts anderem hätte ich dauernd Fähigkeit und Lust.« Diese philosophische Haltung bestimmt auch den Gehalt des Philosophierens von Jaspers. Unablässig kreist sein Denken um den Menschen, auf dessen Ergründung ist seine geistige Leidenschaft gerichtet. Schon, dass er Medizin und Psychiatrie studiert, geschieht, um den Menschen als ein Ganzes zu erfassen und um die Grenze der menschlichen Möglichkeiten zu kennen. Ein auch heute noch maßgebliches Buch über Psychopathologie gibt davon Zeugnis. Auf dem Wege über die Psychologie tastet sich Jaspers sodann näher an die philosophischen Probleme heran. Vom Menschen her und auf den Menschen zu kann nur philosophieren, wer selber von der Sorge um den Menschen bewegt ist. Daher ist Philosophie für Jaspers Kümmern um uns selbst. Das ist die Grundstimmung, die sein gesamtes Werk durchzieht. Von ihr aus wendet er sich gegen das, was er die Professorenphilosophie nennt. Sie ist für ihn keine eigentliche Philosophie, sondern nur die Erörterung von Dingen, die für die Grundfragen unseres Daseins unwesentlich sind. Im Gegensatz dazu erwächst das Interesse von Jaspers am Menschen aus der lebendigen Beobachtung dessen, was mit diesem in der Gegenwart geschieht. Offen ist der Mensch, weil er mit dem seltsamen Vermögen der Freiheit ausgestattet ist. Der Mensch findet in sich, was er nirgends in der Welt findet, etwas Unerkennbares, Unbeweisbares, niemals Gegenständliches, etwas, das sich aller forschenden Wissenschaft entzieht, die Freiheit. Doch was heißt Freiheit? Sie bedeutet für Jaspers zunächst, dass sich der Mensch in den Situationen, in denen er sich befindet, jeweils für dieses oder jenes entscheiden kann. Aber die Freiheit hat noch eine tiefere Dimension. In ihr kann sich der Mensch entweder selber ergreifen oder sich selbst verfehlen. Er kann sich gewinnen oder sich verlieren. Hier kommt die ethische Wurzel des Philosophierens von Jaspers zum Vorschein. Hier geht es um die tiefste existenzielle Freiheit, um die existenzielle Wahl, um die Wahl meines Selbst, um den Entschluss, im Dasein selbst zu sein. Denn worauf es entscheidend ankommt, das ist, dass der Mensch sich selber wahrhaft ergreife, dass er sich selber wähle, dass er sich auf sich selber stelle und so er selbst werde. Daran liegt alles, auch und gerade im Philosophieren. Wer philosophiert, redet vom Selbstsein. Wer das nicht tut, philosophiert auch nicht. Darum nennt Jaspers sein Denken Existenzphilosophie. Denn diese ist das Denken, durch das der Mensch er selbst werden möchte. Existenz meint dabei nicht einfach so viel wie Dasein, also das, was wir alltäglich sind. Existenz bedeutet vielmehr das Selbstsein als äußerste Möglichkeit des Menschen. Der Weg, auf dem der Mensch zu sich selber kommen kann, führt beständig an Klippen und Abgründen vorbei. Daher kann Jaspers im Blick darauf sagen, das Scheitern ist das Letzte. Schon allein der Versuch, sich denkend und erkennend in der Welt zu orientieren, also der Gang der Wissenschaften, führt mit innerer Notwendigkeit an Grenzen. Es gibt Fragen über Fragen, es gibt auch Teilantworten, aber wo die Probleme umfassend werden, bleiben sie ohne Lösung. Etwa die Frage nach Anfang und Ende, nach Endlichkeit oder Unendlichkeit der Welt oder gar nach dem Grunde der Dinge sind unbeantwortbar. Ja, sie geraten in Antinomien und Paradoxien. Stellt man diese Fragen, so gelangt man zu den Fragwürdigkeiten der faktischen wissenschaftlichen Weltorientierung und schließlich an den Abgrund des schlechthin Unbegreiflichen. Es ist also abwegig, wenn die Wissenschaft, wie dies häufig der Fall ist, so tut, als gäbe es diese Grenzen nicht. Sie und gerade sie muss so weit dringen, dass sie schließlich der Zerrissenheit des Daseins ansichtig wird. Das Philosophieren aber, wie Jaspers es versteht, hat die Aufgabe, die Wissenschaft an ihre Verpflichtung zu erinnern, bis zu den Grenzen vorzustoßen. Noch bedrängender erfährt der Mensch die Grenzen, wenn er sich zu sich selber wendet und versucht, sich selbst zu verstehen und sein Leben von sich selbst her zu gestalten. Er entdeckt, dass sein Dasein anders ist als das der Dinge. Unversehens gelangt er dabei in die Krisis, in das, was Jaspers die Grenzsituationen nennt. In ihnen kommt es zu einem Scheitern, das den Menschen unendlich viel tiefer trifft als jenes Versagen an den Grenzen der Wissenschaften. In den Grenzsituationen wird er erschüttert dessen inne, dass er aus sich selber heraus nichtig ist und aus eigener Kraft nicht weiter kann. Er stößt an die absolute Grenze. Das geschieht etwa im Anblick des Sterbens eines Mitmenschen und im Gedanken an den eigenen Tod oder in der Erfahrung der Unausweichlichkeit von Kampf, Leiden und Schuld oder im Erlebnis des unabänderlichen Schicksals, in das jeder eingespannt ist. Diese Grenzsituationen sind letzte Situationen, die mit dem Menschsein als solchen verknüpft, mit dem endlichen Dasein unvermeidlich gegeben sind. Die Suche nach sich selbst führt so zuletzt in die Ausweglosigkeit. Jeder Halt wird fraglich. Es ist dem Menschen, als werde ihm der Boden unter den Füßen weggezogen. Die Grenzsituationen sind wie eine Wand, an die wir stoßen. Sie zeigen das Dasein in einer schwebenden Fraglichkeit, in der Wirklichkeit des restlosen Scheiterns. Das ist es, was das Bild des Menschen so verwirrend macht. Und dies nicht nur in der Gegenwart, in der es mit besonderer Deutlichkeit hervortritt, sondern im Grunde zu allen Zeiten. Und doch ist die Erfahrung notwendig, denn das Wesen des Menschen wird sich erst bewusst in den Grenzsituationen. Hier wird eine neue und tiefere Dimension des Philosophierens von Jaspers sichtbar. Der Sprung zum Selbstsein und zur Freiheit ermöglicht sich dadurch, dass es gerade angesichts der Verzweiflung über seine scheinbare Unmöglichkeit zu einer besonderen Erfahrung kommen kann, der Erfahrung des Geschenktwerdens. Im Scheitern vermag der Mensch zu erleben, dass ihm, was er sich nicht selber verschaffen kann, gegeben wird. Gerade im Ursprung meines Selbstseins bin ich mir bewusst, mich nicht selbst geschaffen zu haben. Wenn ich zu mir als eigentlichem Selbst in das nur und nie ganz zu erhellende Dunkel meines ursprünglichen Wollens zurückkehre, so kann mir offenbar werden, wo ich ganz ich selbst bin, bin ich nicht mehr nur ich selbst. Denn dieses eigentliche Ich selbst, in welchem ich in erfüllter geschichtlicher Gegenwart Ich sage, scheine ich wohl durch mich zu sein, aber ich überrasche mich doch selbst mit ihm. Ich weiß etwa nach einem Tun, ich allein konnte es nicht, ich könnte es so nicht noch einmal. Wo ich eigentlich Ich selbst war im Wollen, war ich mir in meiner Freiheit zugleich gegeben. Ich erfahre mich im Unbegreiflichen aufgefangen werden. Geschenkt werden und gegeben werden, so schließt Jaspers weiter, setzen ein Schenkendes und ein Gebendes voraus. Auch das ist ein Teil der Grunderfahrung. In der äußersten Situation des Scheiterns kann dem Menschen eine Hilfe widerfahren, die nicht aus der Welt und nicht aus ihm selber kommt. Jaspers nennt das solche Art Begegnende die Transzendenz. Gelegentlich bezeichnet er es auch als Gott. Im Blick darauf kann er sagen, Existenz ist nicht ohne Transzendenz. Wenn der Mensch sich innerlich behauptet im Geschick, wenn er unbeirrt standhält noch im Sterben, so kann er das nicht durch sich allein. Was ihm hier hilft, ist aber von anderer Art als alle Hilfe in der Welt. Dass er auf sich selbst steht, verdankt er einer ungreifbaren, nur in seiner Freiheit selbst fühlbaren Hand aus der Transzendenz. Damit tritt die Philosophie in ihre höchste Aufgabe ein. Sie ist das Denken, das den Aufschwung zur Transzendenz vorbereitet, erinnert und im hohen Augenblick selbst vollzieht. Sie ist ein Kreisen um Transzendenz. Jaspers nennt diese für ihn fundamentale Erfahrung den philosophischen Glauben. Als Glaube an die Transzendenz bringt er eine unbegreifliche Gewissheit mit sich. Der philosophische Glaube ist der unerlässliche Ursprung allen echten Philosophierens. Mehr als dies aber meint Jaspers über Gott nicht aussagen zu können. Durch Nachdenken über Gott wird Gottes Sein nur immer fragwürdiger. Dass Gott ist, ist genug. Das wahre Wissen in diesem Felde ist darum ein Wissen des Nichtwissens. Philosophische Existenz erträgt es, dem verborgenen Gotte nie direkt zu nahen. Und doch kommt Jaspers auch zu metaphysischen Aussagen. Diese gehen jedoch nicht unmittelbar auf Gott, sondern nur auf die von diesem her bestimmte Welt. Die gesamte Wirklichkeit, die weltliche wie die menschliche, erhält im philosophischen Glauben eine neue Deutung. Alles, was erscheint, wird nun als Hinweis, als Zeichen, als Chiffre der Transzendenz verstehbar. Es gibt nichts, was nicht Chiffre sein könnte. Alles Dasein hat ein unbestimmtes Schwingen und Sprechen, scheint etwas auszudrücken, aber fraglich wofür und wovon. Die Welt, ob Natur oder Mensch, ob Sternenraum oder Geschichte, ist nicht nur da. Alles Daseinende ist gleichsam physiognomisch anzuschauen. So kann denn Jaspers am Ende den Sinn des Philosophierens, wie er ihn entwirft, in die Sätze zusammenfassen: Im Philosophieren spricht sich ein Glaube ohne jede Offenbarung aus, appellierend an den, der auf demselben Wege ist. Es ist nicht ein objektiver Wegweiser im Wirrsal. Ein jeder fasst nur, was er als Möglichkeit durch sich selbst ist. Aber es wagt die Dimension, welche Sein im Dasein für den Blick auf Transzendenz zum Leuchten bringt. In einer Welt, die in allem fragwürdig geworden ist, suchen wir philosophierend Richtung zu halten, ohne das Ziel zu kennen.